Katharina die Große. Ein Hörbuch aus dem Griot Hörbuchverlag. Text Elke Bader. Sprecher Gerd Heidenreich und Katja Abt. Regie Wieland Haas. Es war der 2. Mai 1729. Vor 7 Jahren war Stettin von Schweden an Preußen abgetreten und zu seinem Stadtkommandanten ein General des noch jungen preußischen Königreichs ernannt worden, Christian August von Anhalt-Zerbst. Fürst von Anhalt-Zerbst sogar, doch ohne das dazugehörige Fürstentum. Dieses war so oft unter den Erben aufgeteilt worden, bis zum Schluss nur noch ein winzig kleines und verarmtes Stückchen Land übrig geblieben war. Der wegen seiner Bedeutungslosigkeit belächelte Duodezstaat wurde nun vom Cousin von Zerbst aus regiert. Christian August war darum nur der Weg in den Staatsdienst geblieben. Der 42-Jährige wurde an diesem Maitag seiner Nachtruhe beraubt. In der bescheidenen Mietwohnung in der Domstraße lag seine erst 17-jährige Frau Johanna mit ihrem ersten Kind in den Wehen. Eine schwere Geburt, die die Mutter fast das Leben kostete. Um 2:30 Uhr früh war es soweit. Die Freude war verhalten, es war eine Tochter. In einem Staat, in dem der Herrscher Friedrich Wilhelm I. sich Soldatenkönig nannte und die Armee zu seiner Leidenschaft erkoren hatte, wurden Söhne erwartet. Getauft wurde die kleine Prinzessin in der evangelischen Marienkirche auf den Namen Sophie Auguste Friederika. Gerufen wurde sie Fieke. Obwohl ihr Vater notgedrungen das magere Gehalt seines knausrigen Königs akzeptieren musste, zählte das Haus Anhalt zu einem der ältesten Adelsgeschlechter Deutschlands, den Askaniern. Bis ins Mittelalter ließ sich deren Stammbaum zurückverfolgen. Albrecht von Brandenburg, besser bekannt als Albrecht der Bär, dieser streitbare Herrscher und zugleich Gründer der Mark Brandenburg zu Zeiten Kaiser Barbarossas, war einer ihrer bedeutendsten Ahnherren. Sich seiner edlen Abstammung bewusst, hatte der Vater mit der jungen Johanna Elisabeth von Schleswig-Holstein-Gottorf eine standesgemäße Partie gewählt. War sie doch nicht nur die Tochter des protestantischen Lübecker Fürstbischofs, sondern auch die Enkelin des Königs von Dänemark und ebenso die Schwester des späteren Königs von Schweden. Von hochrangiger Geburt besaß sie selbst jedoch, wie auch ihr Mann, kein Vermögen. Vielleicht legte sie gerade darum Wert auf gesellschaftlichen Umgang, für den sie großzügig, ja geradezu verschwenderisch mit dem erwirtschafteten Geld umging. Auch verhehlte sie ihre ehrgeizigen Ambitionen nicht. Mit einer weiteren Beförderung Christian Augusts zum Gouverneur Stettins war die Familie schließlich aus der Mietwohnung in das standesgemäßere herzogliche Schloss umgezogen, einem hellgrauen Renaissancebau mit grünen Turmdächern. Die kleine Sophie wurde von einer Amme erzogen, Babette Cardell, Tochter einer in Preußen lebenden Hugenottenfamilie. Die Mutter kümmerte sich kaum um Sophie, wie die sich als spätere Zarin in ihrer Autobiografie beklagen sollte. Dagegen wurde der 1,5 Jahre nach ihr geborene Bruder von der Mutter geradezu abgöttisch geliebt. Denn er war der Erbprinz, die Hoffnung des Hauses Anhalt. Der Knabe litt jedoch an Rachitis und musste zur Kur. Schließlich starb er im Alter von 12 Jahren. Der Nachgeborene Friedrich August kam 1734 zur Welt. Eine nach ihm geborene Schwester starb bereits nach wenigen Wochen. Sophie, das aufgeweckte kleine Mädchen mit dem blonden Lockenschopf und den blauen Augen, hatte außer dem 5 Jahre jüngeren Bruder Friedrich August keine Spielgefährten in ihrem Alter und sann darum selbst auf Spiele mit Puppen oder anderem Spielzeug. Tiere wollte man ihr offensichtlich nicht als Spielgefährten zugestehen. Gerne hätte sie ein Pferd gehabt, aber sie bekam keines. Als Ersatz nahm sie oft ihr großes Kopfkissen, setzte sich rittlings darauf und galoppierte damit in ihrer Fantasie bis zum Umfallen. Postreiten hieß dieses selbst erfundene Spiel, und manchmal trieb der kleine Wildfang das imaginäre Pferd so lauthals schreiend an, dass man ängstlich nach ihr sah. Dann aber fand man sie friedlich schlafend in ihrem Bett vor. Besuche bei ihrer Tante Hedwig, Äbtissin des Damenstifts Herford, erfüllten sie mit Abscheu. Die Tante war eine Hundeliebhaberin, die an die 16 Möpse hielt. Überall im Haus trieben sie ihr Unwesen, fraßen und machten ihre Schweinereien. Bei Ausfahrten saßen immer ein halbes Dutzend von ihnen mit in der Kutsche und mindestens ein Papagei, erinnert sie sich in ihren Memoiren. Für eine Pröbstin mochte diese Tante einigermaßen exzentrisch auf ihre Zeitgenossen gewirkt haben. Sophies Kindheit, die sie ansonsten als wenig abwechslungsreich schilderte, erfuhr auf diese Weise immer wieder Höhepunkte. Als sie 4 Jahre alt war, wurde sie im Beisein ihrer Mutter dem König in Preußen, Friedrich Wilhelm, vorgestellt. Der Soldatenkönig stand in der Uniform seines Leibregiments vor ihr, der Eliteeinheit der Langen Kerls, die mit ihren mindestens 1,88 Meter aus der Menge herausragten und darum als menschliche Riesen bestaunt wurden. Dagegen wirkte der König in seiner Untersetztheit geradezu zwergenhaft, ein Eindruck, den die Wölbung seines umfangreichen Bauchs unter dem kurzen blauen Uniformrock noch verstärkte. Weder die auffälligen scharlachroten Manschetten noch der gleichfarbige Saum des Uniformrocks vermochten von dieser Unförmigkeit abzulenken. Die Kürze des Uniformrocks war einer seiner zahlreichen Sparmaßnahmen geschuldet, für die er berüchtigt war. Übrigens lehnte der Monarch Bittgesuche an seiner Haushaltskasse mit eigenhändig verfassten, haarsträubenden Reimen wie etwa diesem ab: »Eure Bitte kann ich nicht gewähren. Ich hab 100.000 Mann zu ernähren. Geld kann ich nicht scheißen. Friedrich Wilhelm, König von Preußen.« Sein Ruf als Geizhals eilte ihm voraus, der eines Banausen folgte ihm unmittelbar. Das kleine Mädchen wurde aufgefordert, dem Monarchen den Rocksaum zu küssen, so wie es einem absolutistischen Herrscher gebührte. Doch sie war zu klein, der Rock zu kurz. Der König wehrte sie darum ab, empört ließ sie ihn stehen und lief zu ihrer Mutter. »Sein Rock ist so kurz, dass ich gar nicht heranreichen kann. Er ist doch reich genug, um einen längeren zu haben.« Umgehend wurde dem König der Tadel des Kindes hinterbracht. Er musste lachen und behielt dieses naseweise Kind, wie er es nannte, nicht nur im Gedächtnis, sondern erkundigte sich nach dessen Fortschritten, wann immer er auf den Vater traf. Sie wurde als Anwärterin auf einen europäischen Thron in Erwägung gezogen, auch wenn sie von den eigenen Eltern unterschätzt wurde. Hässlich sei sie von eher gewöhnlicher Begabung. Es war ein schwedischer Diplomat, der die Mutter eines Tages darauf aufmerksam machte, dass in dem Mädchen Geist und Vorzüge steckten, die dringend gefördert werden müssten. Dieser Hinweis hatte triftige Gründe. Schweden suchte die nächste Kandidatin für den Thron. Die junge Askanierin galt als erste Wahl. Im Alter von 10 erhielt Sophie zusammen mit ihrer Mutter die Einladung ihres Onkels, der seinen älteren Bruder als Fürstbischof von Lübeck beerbt hatte. Die Reise führte sie nach Eutin. In der dortigen Residenz sollte sie dessen Mündel kennenlernen, den 11-jährigen Karl Peter Ulrich, den Sohn seines Cousins. Sophie und Peter waren demnach miteinander verwandt, allerdings erst in der Enkelgeneration. Ihre Großväter waren nämlich Brüder gewesen. Zunächst als Kandidat für den schwedischen Königsthron gehandelt, kamen jedoch bald auch Rufe aus Russland, weil Peters mit 20 Jahren verstorbene Mutter Anna Petrovna eine Tochter Peters des Großen gewesen war. Der in Kiel geborene Peter hatte seine Mutter nicht mehr kennengelernt, denn sie war bereits 3 Monate nach seiner Geburt gestorben. Seine Erziehung oblag einem Schweden, Oberhofmarschall Brümmer. Dieser hatte einen ausgeprägten Hang zur heute sogenannten schwarzen Pädagogik, was bedeutete, dass er seinen zarten und blassen Schützling brutal prügelte, massiv bedrohte und ihn hungern ließ, was ihn für Peter zu einem der meistgehassten Menschen machte. Um diese Tortur überhaupt auszuhalten, sprach das Kind schon früh dem Alkohol zu, was es mitunter jähzornig und unbequem machte. Die kleine Sophie fühlte sich dennoch geschmeichelt, als zu ihr durchsickerte, dass sie als spätere Gemahlin für ihn in Frage käme. Das Mädchen träumte schon damals von einer Königinnenkrone auf dem Haupt. Doch bis zu ihrem 14. Lebensjahr schien Sophie, dieses schief gewachsene, bucklige Kind, eher ein hässliches Entlein gewesen zu sein. Auf Anraten des örtlichen Henkers, offenbar war er damals der Einzige, der über physiotherapeutische Kenntnisse verfügte, wurde sie in ein enges Korsett gezwängt, damit sie sich eine gerade Körperhaltung antrainierte. In Ermangelung äußerer Schönheit habe sie sich um innere Vorzüge bemüht, schrieb die spätere Zarin nicht ohne Koketterie in ihrer Autobiografie, wusste sie doch, dass aus ihr längst ein schöner junger Schwan geworden war. Inzwischen hatte der Vater nicht nur den höchsten Militärrang eines Generalfeldmarschalls inne, sondern war nach dem Tod seines Cousins auch zusammen mit seinem Bruder der regierende Fürst von Anhalt-Zerbst. Die Familie zog von Stettin in das Schloss Dornburg in der Nähe der thüringischen Stadt Magdeburg, schließlich nach Zerbst. Das Haus Hohenzollern wurde erneut auf die mittlerweile 14-Jährige aufmerksam, dieses Mal in Gestalt des Prinzen Heinrich, der sie auf Bällen zu seiner Tanzpartnerin auserkor. Diese offenkundige Zuneigung des jungen Prinzen blieb auch anderen nicht verborgen, und sogar einer der Brüder der Mutter, ihr Onkel Georg, machte ihr eindeutige Avancen, die sie allerdings ob des engen Verwandtschaftsgrades ignorierte. Die Zeichen waren unmissverständlich. Sophie war geschlechtsreif, die Brautschau hatte begonnen. Der junge Karl Peter Ulrich indes war nach Russland geholt worden. Dort hatte Elisabeth Petrovna, seine Tante und Schwester seiner Mutter, am 25. November 1741 den Thron zwar legitim, doch nach etlichen Wirren und einem Staatsstreich bestiegen. Mir nach, Männer! Ihr wisst, wes Tochter ich bin! Mit dieser selbstbewussten Anspielung auf ihren Vater, Peter den Großen, hatte die streitbare Zarentochter zusammen mit der Garde den Winterpalast gestürmt. Ein anderer hatte dafür weichen müssen, Iwan der Sechste, dem seine Großtante, die im Oktober 1740 verstorbene Zarin Anna Iwanowna, den Thron vererbt hatte. Dieser einjährige Säugling, ein Urgroßneffe Peters des Großen, war chancenlos. Im Land regierten Chaos und Gewalt. Von seinen Eltern getrennt, sie wurden in Klosterhaft genommen, wurde er schließlich nach Schlüsselburg gebracht, einer abgelegenen Festungsinsel inmitten des Ladoga-Sees, nördlich von St. Petersburg. Dort sollte dieser Gefangene von Schlüsselburg fortan ein trostloses Leben in Vernachlässigung und Verwahrlosung fristen. Dass Elisabeth Petrovna während ihrer Brautsuche für ihren Neffen Peter auch Sophie von Anhalt-Zerbst als Ehekandidatin in die engere Wahl zog, war kein Zufall. Sie selbst hatte das Problem der schwedischen Thronfolge in einem Friedensvertrag gelöst. Statt Peters hatte sie erwirken können, dass der Fürstbischof von Lübeck, Adolf Friedrich, der jüngere Bruder von Sophies Mutter Johanna, zum schwedischen Thronfolger ernannt wurde. Er sollte als derjenige Herrscher in die Geschichte Schwedens eingehen, dessen hemmungslose Fresssucht ihn eines Tages das Leben kostete, der König, der sich zu Tode fraß. Doch die Verbindungen Elisabeths zu Johannas Familie gingen noch viel weiter. Denn Elisabeth war mit Johannas älterem Bruder, Karl August von Schleswig-Holstein-Gottorp, verlobt gewesen. Sie hatte eine innige Zuneigung verbunden. Ihre Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft wurde aber jäh zerschlagen, als Karl August unmittelbar vor der Hochzeit an einer Pockenerkrankung starb. Elisabeth war damals untröstlich und beschloss, sich künftig nicht mehr zu verheiraten. Dieses sich selbst auferlegte Gebot hielt sie nach außen hin mit stoischer Gelassenheit aufrecht und wies interessierte Kandidaten erfolgreich ab. Mit dieser Verweigerung, in Wahrheit dem weiblichen Machterhalt geschuldet, tat sie es ihrer Namensvetterin gleich, der englischen Königin Elisabeth I. Diese hatte damals mit ihrer theaterreifen Selbstinszenierung einer jungfräulichen Königin ihre Opferbereitschaft und Liebe für ihr Volk glaubhaft versichern können. Die russische Elisabeth hatte allerdings noch einen ganz anderen Grund für die lebenslange Verweigerung, denn 1735 war ihr schließlich die große Liebe begegnet. Alexei Grigorjewitsch Rasum, Sänger in der Petersburger Hofkapelle und Sohn eines Saporoger Kosaken. Sophie von Zerbst beschrieb ihn als einen der schönsten Männer, die ihr je begegnet waren. Er war aber keiner aus den europäischen Adelsgeschlechtern, sondern ganz im Gegenteil einer aus dem Volk, auch noch aus der Ukraine, trinkfest und rau. Doch für Elisabeth kein Hindernis. Aus Rasum wurde das elegantere Rasumowski und der römisch-deutsche Kaiser Karl erhob ihn nach Elisabeths Thronbesteigung auch noch zu einem deutschen Reichsgrafen. Übrigens änderte ein Zweig der Nachkommen während der bolschewistischen Herrschaft den Namen wieder zurück in Rasum, beziehungsweise wandelte ihn in Rosum ab, um sich so den lebensbedrohenden Nachstellungen zu entziehen. Einer dieser Nachkommen, der 1954 in Moskau gebürtige Konzertpianist Juri Rosum, führt heute als einer der 10 bekanntesten russischen Musiker die Tradition Alexei Rasumowskis als eines herausragenden Künstlers fort und ist unter anderem Träger des Ordens Peter der Große. Mit ihm schließt sich der Kreis. Mit den damaligen Erhebungen war der kaiserliche Gefährte Alexei Rasumowski zumindest im Ansatz standesgemäß. Es wurde sogar gemutmaßt, dass sie in morganatischer Ehe geheiratet hatten. Diese Ehe zur linken Hand war rechtsgültig, jedoch unter Ausschluss des nicht standesgemäßen Partners und seiner Nachkommen von der Thronfolge. Rasumowski verzichtete in seiner Bescheidenheit auf jegliche Ansprüche, wurde er doch anderweitig von der Zarin mit Auszeichnungen und Würden überhäuft. Vom Oberjägermeister über einen Ritter des Andreasordens gelangte er schließlich in den höchsten Rang eines Generalfeldmarschalls. Trotz dieser etwas inflationär anmutenden Rangerhöhungen war Rasumowski sehr beliebt und galt als gutmütig, großherzig und ritterlich. Am Ende war er jedoch machtlos gegen die erodierenden Gefühle der Kaiserin. Elisabeth verliebte sich 1749 in den über 18 Jahre jüngeren Iwan Schuwalow, dessen Familie sie bereits 1746 in den Grafenstand erhoben hatte. Sie machte ihn zu ihrem Kammerherrn, ehe sie ihm als ihrem Favoriten sogar politischen Einfluss gewährte. Der pausbäckige Schöngeist mit den wasserblauen Augen korrespondierte mit Voltaire und Diderot und gründete die heute nach ihm benannte Moskauer Lomonossow-Universität sowie die St. Petersburger Akademie der Künste. In Ermangelung eigener Nachkommen hatte Elisabeth ihren Neffen Peter adoptiert und zu ihrem Nachfolger bestimmt. Aus dem streng protestantisch erzogenen Kieler Jungen Karl Peter Ulrich von Holstein-Gottorf wurde, gegen seinen Willen übrigens, der russisch-orthodoxe Großfürst Peter Fjodorowitsch. Und nun galt es, eine geeignete Gattin für den Thronfolger zu finden. Ganz oben auf der Wunschliste standen preußische Prinzessinnen, was aber dem preußischen König missfiel. »Hinsichtlich meiner Schwestern kennen Sie meine Ansicht. Ich gebe keine nach Russland. bestimmte der junge Friedrich II., der später als der Große in die Geschichte eingehen sollte. Seit 2 Jahren saß er auf dem preußischen Thron, nachdem sein Vater, der Soldatenkönig, verstorben war. Er riet zu Sophie von Anhalt-Zerbst, alternativ noch zu 2 Prinzessinnen in Hessen-Darmstadt. Sehr zum Gefallen Friedrichs erging die Einladung Elisabeths schließlich an das Haus Anhalt-Zerbst. Ihr Brief traf am 1. Januar 1744 in Zerbst ein. Sophie war damals 14 Jahre alt. Der Wunsch der Mutter schien sich zu erfüllen, der Vater jedoch war nicht davon angetan. Er wollte nicht zulassen, dass seine Fieke so weit weg in ein solch fremdes und unheimliches Land zog, womöglich noch von Gefahr bedroht und allein gelassen. Es hatte sich nämlich herumgesprochen, dass die Zarin mit äußerster Grausamkeit gegen ihre Feinde vorging. Nicht nur, wie sie die Auslöschung des kindlichen Zaren Iwan VI. Und seiner Familie betrieben hatte, sondern auch, dass sie einer Hofdame die Zunge auf dem Blutgerüst hatte herausschneiden und eine andere trotz fortgeschrittener Schwangerschaft foltern und nach Sibirien hatte verbannen lassen. Auch wurde kolportiert, dass sie nicht gerade zimperlich mit Hofdamen umging, die ihr ihre Schönheit streitig machten. Solche bedauernswerten Geschöpfe mussten dann ihr Haar kurz schneiden oder es sogar zu einer Glatze stutzen lassen. Es war ein Hof voller Intrigen, Morde und gefährlicher Fäden, den der Vater fürchtete. Und nicht nur dies. Als überzeugter Protestant war ein Glaubenswechsel zum orthodoxen Glauben für ihn undenkbar. Dies wäre jedoch Voraussetzung, um überhaupt eines Tages Zarin von Russland werden zu können. Doch Elisabeth hatte ihn gar nicht eingeladen. Seine Bedenken ahnend war die Einladung nur an Mutter und Tochter ergangen. Bei beiden siegte am Ende der Ehrgeiz, denn sie waren sich sehr wohl bewusst, dass Peter von allen vorgeschlagenen Partien die glänzendste war. Der Abschied verlief unter Tränen, doch er war unaufschiebbar. Bereits 10 Tage später brachen Sophie und ihre Mutter auf, zunächst mit dem Ziel Berlin. Sie reisten inkognito als Gräfin Rheinbeck und Tochter. Auch Friedrich II. Wollte Sophie, für die er sich verwendet hatte, nicht nur persönlich kennenlernen, sondern auch sicher gehen, dass von dieser Prinzessin keine Gefahr für Preußen ausgehen würde. Die Gelegenheit eines persönlichen Gesprächs bot sich anlässlich eines Soupers in der Redoute des Opernhauses. Der König hatte Sophies ehrgeizige Mutter ausmanövriert, die nur immer sich in den Mittelpunkt rückte, und sie an den Tisch seiner Frau gesetzt. Mit diesem strategischen Zug erreichte er, dass Sophie an seinen Tisch kam. Sogar direkt neben sich ließ er die 14-Jährige sitzen. Das erfüllte sie einerseits mit einem kaum zu verhehlenden Stolz, andererseits war sie dadurch eingeschüchtert. Der damals 31-Jährige hatte eine traumatische Kindheit und Jugend hinter sich. Er wurde vom eigenen Vater tyrannisiert, gemaßregelt, geprügelt und bestraft, hatte die Hinrichtung seines engsten Freundes miterleben müssen und war selbst in Haft gekommen. Es war der eigene Vater, der ihm Liebe, Vertrauen und Glauben brutal aus dem Leib geprügelt hatte. Es hatte ihn hart gemacht, unnachgiebig, schonungslos gegenüber sich selbst. Er war ein Verächter alles Verweichlichten und Weichen und hielt Frauen lieber auf Distanz, was für eine 14-Jährige den Umgang mit ihm nicht leicht machte. Und doch war er auch ein Schöngeist, Musiker und Literat. Die Unterhaltung thematisierte die Oper, die Komödie, Poesie und Tanz. Er gab sich sichtlich Mühe, das Kind an seiner Seite mit Themen zu unterhalten, zu denen es auch etwas beitragen konnte. Seine Ausführungen waren sachlich, doch geistreich. Unzweifelhaft war er ein Kenner. Seine etwas unbeholfenen Komplimente an das schüchterne Mädchen radierte die spätere Zarin Katharina wieder aus ihren Memoiren. Sie fühlte sich davon peinlich berührt. Am 16. Januar 1744 fuhr die kleine Reisegesellschaft weiter. In Schwedt an der Oder traf Sophie noch einmal auf ihren Vater. Besorgt gab er ihr Ratschläge mit auf den Weg, unter anderem den, ihren lutherischen Glauben auch im orthodoxen Russland beizubehalten. Es war das letzte Mal in ihrem Leben, dass sie ihren Vater sehen sollte. Der Landweg nach Russland, für den sie sich entschieden hatten, war schlecht ausgebaut. Eine Poststraße, die vor allem im Winter selten befahren wurde. Matsch, Schneeregen und tiefe Spurrillen hatten sie aufgeweicht. Schnee lag keiner, weshalb sie mit der Kutsche fahren mussten. Übernachten konnten sie nur an den Stationsgebäuden. Es war so kalt, dass sie Kopf und Gesicht mit wollenen Tüchern schützten, sodass nur noch die Augen zu sehen waren. Mit jedem Kilometer wurden sie nicht nur durchgerüttelt, sondern bekamen schmerzhafte Frostbeulen, deren Juckreiz mitunter unerträglich war. Doch auch die Nächte auf den Stationen erwiesen sich als Albtraum. Es gab kein einziges beheiztes Zimmer, in das sich die übermüdeten Reisenden hätten zurückziehen können. Einzig der Wirtsraum war beheizt, doch dort hauste bereits die Wirtsfamilie mit allem, was vor der Kälte Schutz gesucht hatte. Männer aus dem Dorf, schmutzverkrustete Kinder, die sich mit Hunden, Hühnern und Schweinen auf den Boden wälzten. Überall lagen Matratzen, aus der Wiege greinte der jüngste Nachwuchs, bierselige Kehlen gröhlten über einem Kartenspiel. Sie ließen sich jede eine Bank inmitten des Wirtszimmers stellen, versuchten Schlaf zu finden, sich zu wärmen, während sie begafft wurden wie exotische Tiere. Über Danzig, Königsberg und das kurische Haff gelangten sie schließlich binnen 3 Wochen bis nach Riga, wo sie vom dortigen Magistrat offiziell begrüßt wurden. Riga war die Grenze zum Zarenreich. Fortan galt für Sophie eine andere Zeitrechnung. In Russland rechnete man nach dem julianischen Kalender, den Peter der Große eingeführt hatte. Mit einem Mal war es 11 Tage früher. In städtischen Karossen ging es über die zugefrorene Düna. Die Zobel, die die Zarin ihnen zur Begrüßung hatte schicken lassen, sollten sie dringend benötigen, denn es war klirrend kalt. Und nun lag so viel Schnee, dass sie die weitere Fahrt bis St. Petersburg in Schlitten zurücklegen mussten. Sophie staunte nicht schlecht. Sie war noch nie in einem solch prachtvoll ausgestatteten Schlitten gereist. Er konnte nur der Zarin persönlich gehören. Gut ausgepolstert mit Decken und Fellen konnte man in dessen hölzernem Verschlag allerdings nur liegen. Ratlos stand sie vor dem Gefährt und wusste nicht, wie sie hineinkommen sollte. Der Kammerherr erklärte es ihr. »Il faut enjamber. Enjamber donc.« Sie beherrschte perfekt Französisch, schließlich war es die Umgangssprache an den Höfen Europas. Aber was der Kammerherr da faselte, klang in ihren Ohren derart komisch, dass sie sich vor Lachen kaum noch halten konnte. Die Beine sollte sie werfen? Schließlich wollte es ihr doch gelingen. Auch ihre Mutter kam in diesem Gefährt zu liegen. Sie freuten sich an den gewärmten Ziegelsteinen, die ihre eiskalten Füße wieder auftauten, und dann ging es in halsbrecherischer Fahrt, gezogen von 10 Pferden, immer 2 in einer Reihe, weiter. Begleitet wurden sie von Kürassieren, einer Abteilung des Livländischen Regiments und weiteren Schlitten. Es ging durch Estland und schließlich nach Kernrussland, einer kargen Ödnis aus Schnee und Eis, entgrenzt bis ins scheinbar Endlose. Wie aus dem Nichts tauchte eines Tages ein schwarzer Schlitten auf. Soldaten eskortierten das düstere Gefährt. Es hatte die Anmutung eines Sargs. Wer mochte darin sitzen? Die Insassen ließen sich nicht ausmachen, selbst die Fenster waren mit schwarzen Tüchern verhangen. Sie konnten nicht ahnen, dass darin der abgesetzte Kindzar Iwan abtransportiert wurde, den man nun von seinen Eltern getrennt hatte. Ihn erwartete lebenslange Haft unter unmenschlichen Bedingungen in der Festung Schlüsselburg, ein Umstand, der ihn allmählich dem Wahnsinn verfallen lassen würde. Sophie fröstelte. Dieses Land barg dunkle Geheimnisse. Endlich kam ein Dorf in Sichtweite. Sophie kratzte das Eis von dem kleinen Fenster ihres Schlittens und spähte hinaus. Wie Schatten kauerten armselige Holzhütten in der bleiern grauen Landschaft, gespenstisch und unwirklich. Vor ihnen hatten Leibeigene Feuer angezündet, um sich die halb erfrorenen Hände zu wärmen. Ihre aus Fellresten und Lumpen genähte Kleidung ließ ahnen, wie wenig sie gegen die beißende Kälte Schutz bieten mochte. Ausdruckslose Gesichter, steingrau und dumpf, starrten den Schlitten und ihre Eskorte aus erloschenen Augen nach. Am 3. Februar 1744 hatte die Reisegesellschaft schließlich ihr erstes Ziel im Russischen Reich erreicht, St. Petersburg. Peter der Große hatte die Stadt an der Ostsee erbauen lassen, direkt am Mündungsarm der Neva. Diese durch ein zwangsrekrutiertes riesiges Heer an Leibeigenen aus dem Nichts erbaute Stadt war gerade einmal 40 Jahre alt, als Sophie eintraf. Peter, für den Moskau immer das alte, rückwärtsgerichtete und archaische seines Reichs verkörpert hatte, machte St. Petersburg 1712 zur Hauptstadt und ließ die Stadt zwangsbesiedeln. Man brachte Sophie und ihre Mutter in den Winterpalast, damals noch ein nach Entwürfen des Tessiner Architekten Domenico Trezzini erbautes Gebäude. Elisabeth würde es allerdings bald zugunsten eines noch viel prunkvolleren Palastes abreißen lassen. Diese türkis-weiß-barocke Pracht am Ufer der Neva, ein Entwurf von Elisabeths Haupthofarchitekten, dem Italiener Bartolomeo Rastrelli, raubt noch heute Besuchern den Atem. Erst recht, wenn sie den Palast betreten. Vergoldete Decken und Türen, feinste Stickereien so zart wie Engelshaar und tausende bunter Edelsteine strahlen ihnen dann aus den Prunksälen entgegen. Zudem beherbergt der Winterpalast heute die Eremitage, eines der bedeutendsten Museen mit einer der weltweit größten Kunstsammlungen. Sophie bekam in St. Petersburg einen ersten Vorgeschmack auf den unermesslichen Reichtum, den Luxus, die Verschwendungssucht und den Prunk der Zaren. Natürlich war das Kind leicht zu verführen durch den schier unglaublichen Dressurakt mit 14 Elefanten, einem Geschenk des Schahs von Persien. Und auch ihrer eitlen Mutter wurde derart geschmeichelt, dass sie sich wie eine Königin vorkam. Nach den Strapazen der Reise musste ihnen St. Petersburg wie ein exotischer Traum erscheinen. Doch es war nicht das Wunderland, sondern das Reich der Zaren. Gottgleich und absolut herrschten diese über ein endloses Land, in dem allerdings nur etwa 15 Millionen Menschen lebten. Der Großteil davon bestand aus Leibeigenen, die vollkommen entrechtet waren. Wer in Landstrichen siedelte, die wenig mehr außer Ackerbau und Viehzucht boten, wurde für die Arbeit in der Landwirtschaft eingesetzt und dort bis zur Erschöpfung ausgebeutet. Mehr Glück hatte der, dessen Besitzer kulturell versiert war und ihn in seinem jeweiligen Talent förderte. Dann wurde er in handwerklichen wie auch kunsthandwerklichen Berufen, in Musik, Kunst und Literatur sowie für die Bühne in Schauspiel, Bühnenbau und Technik ausgebildet. Sie alle aber waren der Willkür ihres Herrn ausgesetzt. Ohne richterlichen Beschluss durfte dieser mit ihnen verfahren, wie er wollte. Sie waren sein Eigentum. Jederzeit waren sie darum grausamen Strafen, Misshandlungen und Prügel ausgesetzt oder mit ihrem Verkauf oder dem ihrer Kinder bedroht. Eine Besonderheit der russischen Leibeigenschaft, die damit in die Nähe der Sklaverei rückte. Den unermesslichen Prunk und Reichtum der Paläste hatte das Heer der namenlosen leibeigenen Künstler zu einem Hungerlohn erschaffen. Dies waren die Grundpfeiler dieser Pracht, die Sophie auf der Reise durch die unermesslichen Weiten Russlands stets auch begegneten. Weitere 3 Tage einer strapaziösen Reise standen Sophie und ihrer Mutter nach diesem Zwischenstopp bevor, denn das eigentliche Ziel war Moskau. Am 9. Februar 1744 trafen sie ein. Gerade rechtzeitig, denn nach dem julianischen Kalender war der nächste Tag der Geburtstag des Großfürsten Peter. Die Mutter berichtete umgehend an Friedrich II. Man muss eine eiserne Gesundheit haben, um die Beschwerden der Reise und die Ermüdung der Hofetikette zu ertragen. Meine Tochter ist in dieser Beziehung glücklicher als ich. Ihre Jugend hält sie aufrecht. Gleich den jungen Soldaten, welche die Gefahr verachten, genießt sie das Großartige, das sie umgibt. Vom Prunk St. Petersburgs geblendet, musste ihnen die alte russische Hauptstadt wie ein verschlafenes Nest vorgekommen sein. Durch die angeordnete Zwangsumsiedlung nach St. Petersburg war Moskau verwaist, von den Herrschenden missachtet und seinem baulichen Verfall preisgegeben worden. Erst Zarin Elisabeth würde das Bauverbot Peters des Großen wieder aufheben, der verfügt hatte, dass Bauten aus Stein ausschließlich in St. Petersburg gebaut werden durften. Überall in Moskau standen darum bescheidene Holzhütten rund um die Backsteinmauern des Kreml, der alten Stadtbefestigung aus dem Mittelalter. Der Blick verfing sich in verwinkelten Gässchen, in denen Kühe, Schafe und Schweine sich weitgehend frei bewegen durften. Eine bäuerliche Sitte, die Peter der Große für St. Petersburg mit Nachdruck unterbunden hatte. Es stank übrigens auch gewaltig in diesen ländlichen Ecken. Der heimliche Wunsch Peters, Moskau möge abbrennen, sollte sich eines Tages tatsächlich erfüllen. 1812 verbrannten 2/3 der Stadt. Der Einzug Napoleons veranlasste die Russen zur Taktik der verbrannten Erde. Noch war Sophie nicht offiziell mit Peter verlobt, darum musste sich alles heimlich und möglichst von der Öffentlichkeit unbemerkt abspielen. Eine protestantische deutsche Prinzessin mochte die Favoritin der Zarin sein, jedoch nicht der traditionellen Mächte im Land. So waren der einflussreiche russische Vizekanzler Bestuschew und der Erzbischof von Nowgorod gegen diese Partie. Überhaupt Bestuschew, Graf Bestuschew. Der preußische König Friedrich II. Hatte ihn zu seinem persönlichen Feind erklärt. Dieser hatte es nämlich gewagt, sich gegen die preußische Expansionspolitik zu stellen. Vor etwas mehr als 3 Jahren war Friedrich II. Ohne jegliche Vorwarnung mit seinen preußischen Truppen von Brandenburg nach Schlesien einmarschiert und hatte sich einen großen Teil davon einverleibt, Teile des heutigen Polens und Tschechiens. Doch Schlesien gehörte damals zu Österreich. Die florierende Textilindustrie hatte das Land reich und damit attraktiv gemacht. Noch weitaus attraktiver dürfte seine strategische Lage gewesen sein. Schlesien war das Tor zum Osten. Bestuschew fürchtete die preußische Aggression. Nicht zuletzt sah er in diesem Streben um die Vorherrschaft auf deutschem Boden auch eine Gefahr für Russland. Darum richtete er sein Augenmerk lieber auf das katholische Wien, denn das einst so mächtige Habsburger Reich war nun altersschwach geworden, weshalb von diesem Staat bestimmt nichts zu befürchten war. Dort kämpfte die 26-jährige Maria Theresia nicht nur verzweifelt im österreichischen Erbfolgekrieg um den Thron, sondern musste erneute Übergriffe des landhungrigen Preußen abwehren. Längst hatte der preußische König und brillante Feldherr seine Hand auch nach dem ihr noch verbliebenen restlichen Teil Schlesiens ausgestreckt. Damit war der Krieg gefährlich bis an die russische Grenze herangetragen worden. In dieser Zeit konnte man leicht zwischen die Fronten geraten, wusste man nicht, wer welchem Lager zugehörig war und wem die russische Zarin die größere Gunst erweisen würde. So kämpfte im anderen Lager der eloquente französische Ex-Botschafter Marquis de la Chétardie um die Zarin, der inzwischen als Privatmann mit eindeutigen politischen Ambitionen in Russland unterwegs war. Er hatte sich als Steigbügelhalter während ihres Staatsstreichs bewährt und wähnte sich nun der lebenslangen Dankbarkeit der Zarin sicher. Auch war es ihm gelungen, den Leibarzt der Zarin, Graf Lestock, auf seine Seite zu ziehen. Sie traten vehement für eine Allianz Russlands mit Frankreich ein. Diese wiederum hielt Bestuschew für völlig ausgeschlossen. Sein Wunschpartner Österreich war schließlich seit dem 16. Jahrhundert schon aus reiner Tradition der Erzfeind Frankreichs. Und dann liebäugelte Frankreich auch noch mit dem preußischen König. Bestuschew stand wie eine Festung gegen diese Allianz. Der Marquis und Graf Lestock hatten darum den Plan gefasst, Bestuschew von seinem Sockel zu stürzen. Es war Friedrich II., der Johanna von Zerbst persönlich aufgetragen hatte, sich der Seite der Herren de la Chétardie und Lestock anzuschließen. Er würde auch mit Geld nachhelfen, sollte Bestuschew nicht freiwillig weichen. Was der junge Preußenkönig sich dabei gedacht haben mag, die politisch naive und völlig unerfahrene 31-jährige Fürstin in das Auge des Taifuns zu setzen, der grimmige Bestuschew war bekannt als intrigant und gefährlich, bleibt ein Rätsel. Johanna von Zerbst war eine glühende Verehrerin Friedrichs II., darum war ihr die besondere Aufgabe, nicht jedoch die Gefahr bewusst. Sophie und ihre Mutter Johanna mussten den Einbruch der Dunkelheit abwarten, ehe sie mit ihren Schlitten am vereinbarten Ort eintreffen konnten. Die Zarin hatte sie an den Ostrand der Stadt bestellt, in den Annenhofpalast, einem hölzernen Bauwerk in barockem Stil, das wenige Jahre später abbrennen sollte. Kaum in ihren Gemächern gesellte sich Großfürst Peter in Begleitung seines Hofstaates zu ihnen. Er war voller Ungeduld und meinte, die letzten Stunden seien so unerträglich gewesen, dass er ihnen am liebsten entgegengeeilt wäre. Sophie betrachtete ihn verstohlen. Seine dürre und schmächtige Gestalt mit den schlaksigen Gliedmaßen erinnerte an ein Fohlen, das noch nicht geschlechtsreif war. Er ähnelte in nichts den strammen Offizieren der Leibgarde der Kaiserin, die sie in St. Petersburg zu sehen bekommen hatte. Das waren doch prächtige Hengste gewesen, diese Soldaten in ihren unverwechselbaren grün-roten Paradeuniformen der Preobraschenskischen Regimenter hatten Elisabeth auf den Thron geholfen. Sie waren berüchtigt und ihrer Kaiserin treu ergeben. Zudem irritierten sie Peters weit auseinanderstehende Augen in dem schmalen und blassen Gesicht. Da er den Blick nie ruhig halten konnte, wusste sie nie, wann er sie traf. Bemerkte er, dass sie ihn heimlich taxierte, würde ihm dies ihr unschickliches Betragen offenbaren. Sie senkte kurz den Blick, um ihre Beobachtung augenblicklich fortzusetzen. Er hatte eine schlanke, wenngleich zu lang geratene Nase. Sie setzte sich prominent gegen die zurückweichenden Wangen ab. Obwohl seine Lippen schön geschwungen waren, blieb sein Mund nichtssagend. Dennoch redete sie sich ein, ihn ganz hübsch zu finden. Doch ihr wahres Interesse galt der Zarin selbst. Diese hatte sie zu einer Audienz geladen. Auf der Schwelle zu ihrem Paradeschlafzimmer trat sie ihr entgegen. Sophie war überwältigt von ihrer Schönheit, ebenso wie von ihrem majestätischen Auftreten. Dieses wurde noch durch ihre Beleibtheit und ihren ungeheuer üppigen Busen unterstrichen. Aber wirklich beeindruckte sie durch ihr ebenmäßig schönes Gesicht. In ihren Memoiren beschreibt Katharina, die damals 34-Jährige, rückblickend: Sie trug an diesem Tage einen gewaltigen Reifrock, wie sie es liebte, wenn sie große Toilette machte. Ihr Kleid war aus Silberbrokat mit Goldtressen besetzt. Sie trug eine schwarze Feder auf dem Kopfe, die seitwärts gerade aufgesteckt war, und viele Diamanten in einer Frisur aus eigenem Haar. Sophie hatte für diese Audienz ein glatt anliegendes Kleid ohne Reifrock aus rosa Moiré mit Silber gewählt. Angesichts der prachtvollen Kleidung der Zarin wurde ihr schnell bewusst, dass sie wie eine armselige Bittstellerin wirken musste. Sie hatte 3 bis 4 Kleider mitgebracht, ein Dutzend Hemden, Strümpfe und Taschentücher. Weiter nichts. Selbst die Bettwäsche hatte sie sich von ihrer Mutter leihen müssen, da sie noch keine eigene besaß. Wirklich bescheiden vergleicht man dies mit der Garderobe Elisabeths. Nach ihrem Tod zählte man ihre kostbaren Prunkkleider. Es waren 15.000. Am nächsten Tag wurde sie zum 16. Geburtstag des Großfürsten geladen. Für beide überraschend verlieh die Kaiserin ihnen den Orden der Heiligen Katharina in einer ergreifenden Feier. Graf Rasumowski trug die Abzeichen auf einem vergoldeten Teller, ehe sie ihnen von den Hofdamen angeheftet wurden. Die Mutter, geblendet von so viel Ehrbezeugung, ließ sich leicht korrumpieren. Ihr war klar, ihre Tochter, die sie anfangs nicht zu schätzen gewusst hatte, war am Ende ihre größte Trumpfkarte. Danach erschien Peter oft bei Sophie. Er lud sie und ihre Mutter zum Kartenspiel ein und wurde Sophie gegenüber immer redseliger. Sichtlich genoss er es, endlich wieder einmal in seiner Muttersprache Deutsch sprechen zu können. Doch er sah in Sophie, die es nie gewagt hätte, ihn in seinem Redefluss zu unterbrechen, auch eine Kameradin, eine Gleichgesinnte, die schon alleine wegen der Verwandtschaft seine erlittene Einsamkeit in Russland mit ihm teilen würde. Sein noch immer kindliches Interesse galt Spielsachen und Soldaten. Er vertraute ihr Geheimnisse an, die man einer Frau nicht zumutet, vielleicht noch nicht einmal einem männlichen Kameraden. Doch Sophie musste dafür herhalten. Sie ertrug es still. Denn sie hatte sich damals 3 Ziele gesetzt. Erstens, dem Großherzog zu gefallen. Zweitens, der Kaiserin zu gefallen. Drittens, dem russischen Volk zu gefallen. Doch spätestens als Peter ihr kumpanenhaft seine Verliebtheit in eine vom Hof verwiesene Hofdame gestand und ihr zugleich klar machte, dass er sie nur heirate, weil seine Tante es wünsche, wurde ihr klar, dass sie keinerlei Zuneigung erwarten konnte und er sie nur aus Pflicht seiner Tante gegenüber, der allmächtigen Zarin, zur Frau nehmen würde. Dagegen fügte Sophie sich nicht aus einem Pflichtgefühl heraus den Forderungen der Zarin, sondern aus reinem Kalkül. Sie wusste, dass der Weg zum Thron nicht über Peter, sondern über die Zarin ging. In Wahrheit lag mir an der russischen Krone mehr als an seiner Person, gestand sie in ihren Memoiren. Darum erkannte sie in der tiefen Gläubigkeit Elisabeths auch deren innige Verbundenheit mit dem russischen Volk. So ließ sie sich bereitwillig von dem Archimandriten Simon Theodorski im orthodoxen Glauben unterrichten. Auch nahm sie Unterricht in Russisch, was so manch anderen sicher schon allein wegen der kyrillischen Schrift abgeschreckt hätte. Doch sprachbegabt wie sie war, lernte sie leicht. Der rasche Lernfortschritt war jedoch an Höchstleistungen gebunden. Sie blieb nachts lange wach und saß oft stundenlang in dem zugigen Zimmer über ihren Büchern. Selbst den strengen Fastenregeln der Zarin während der Fastenzeit unterwarf sie sich bereitwillig. Pilze und eingelegte Gurken standen in der ersten und letzten der vier Fastenwochen auf dem kargen Speiseplan. Während Peter sich heimlich Fleisch bringen ließ, hielt Sophie sich streng an die Regeln. Mit all dem eroberte sie das Herz der Zarin. Am Ende war alles zu viel für die doch erst 14-Jährige. Auch machte ihr zu schaffen, dass sie ihren eigenen lutherischen Glauben für die Krone würde aufgeben müssen. Anfang März 1744 erkrankte Sophie ernsthaft. Sie hatte eine schwere Rippenfellentzündung mit Schüttelfrost, hohem Fieber und starken Schmerzen in der rechten Seite. Dort hatte sich sogar ein Abszess gebildet. Ihre Mutter wehrte sich gegen den Aderlass. Zudem befürchtete sie, es könnten die Pocken sein, an denen ihr Bruder in Russland verstorben war. Elisabeth setzte sich jedoch gegen sie durch. Sie verwies die Mutter aus dem Krankenzimmer und setzte sich selbst ans Krankenbett Sophies, hielt sie wie ihr eigenes Kind in den Armen, während ihr Leibarzt Lestock Sophie mehrfach zur Ader ließ. Dass das Mädchen diese brachiale Tortur des 16-fachen Aderlasses damals überhaupt überlebte, grenzt an ein Wunder. Sie musste trotz allem von stabiler Natur sein. Der Zustand aber blieb besorgniserregend. Ihre Mutter wollte bereits einen evangelischen Pfarrer kommen lassen, weil sie fürchtete, Sophie könnte sterben. Zuvor jedoch ließ sie sich von ihrer Tochter ein Stück kostbaren Stoffes abtreten, auf das sie schon länger ein Auge geworfen hatte. Diese rücksichtslose Gier der Mutter erregte den Zorn der Zarin. Sie wurde jedoch milde gestimmt, als Sophie nach dem Archimandriten verlangte und den evangelischen Pfarrer ablehnte. Im Gegensatz zu ihrer Mutter verstand Sophie es hervorragend, sich Sympathien bei der Zarin zu verschaffen. Der Vizekanzler Bestuschew ließ jedoch angesichts der Anwesenheit des Priesters verlauten, Sophie leide an Tuberkulose. Diese damals unheilbare und im weiteren Verlauf tödliche Krankheit hätte freilich alle Planungen zunichte gemacht. Doch nach zwei Wochen fühlte Sophie sich besser und zeigte sich an ihrem 15. Geburtstag, dem 21. April, nach der russischen Zeitrechnung, wieder in der Öffentlichkeit. Gut zwei Wochen später ließ sie die Zarin wissen, dass sie bereit sei, zum orthodoxen Glauben zu konvertieren, und begann das wortreiche Bekenntnis auf Russisch auswendig zu lernen. Peter unterstützte sie dabei mit Ratschlägen zur Aussprache. Sophie, Peter und Sophies Mutter Johanna hatten die Zarin in das Troizakloster begleitet. Es befand sich 60 Werst, also ungefähr 60 Kilometer von Moskau entfernt, bei den schlechten Wegverhältnissen eine knappe Tagesreise. Es war neben dem Kiewer Kloster das prächtigste und älteste Kloster Russlands. Doch kaum hatten sie ihre Zimmer dort bezogen, als der Leibarzt Graf Lestock in das Zimmer von Sophies Mutter gestürmt kam. »Madame, Sie können sich zur Abreise rüsten und Ihre Sachen packen.« Sie verstand nicht gleich, doch als er hinzufügte, dass der Marquis de la Chétardie in Moskau von der Geheimpolizei der Zarin verhaftet und des Landes verwiesen worden sei, schwante Johanna Fürchterliches. Auf Geheiß Friedrichs II. Hatte sich die gebürtige Holsteinerin auf die Seite des Franzosen de la Chatterdie geschlagen und sich in Geheimnisplappereien verwickeln lassen. Chatterdie lockte sie mit der uralten Feindschaft Holsteins gegen Dänemark, hatten diese doch im Großen Nordischen Krieg 1713 den holsteinischen Anteil Schleswigs besetzt und ausgeplündert. Als diese Annexion auch noch im Frieden von Frederiksburg 1720 bestätigt wurde, schrumpfte das ehemalige Herzogtum Schleswig-Holstein zu einem winzigen Rumpfstaat zusammen. Dies empfand nicht nur Johanna als eine unerträgliche Demütigung, sondern auch Großfürst Peter. Denn schließlich war er nicht nur der russische Thronfolger, sondern zugleich in Personalunion auch holsteinischer Herzog. Seiner Unterstützung konnte sie sicher sein. Sie übersah in ihrem blinden Eifer nur, dass man Peter in der russischen Staatskanzlei keinerlei politisches Gewicht beimaß, ja diesem für sein Alter erschreckend kindlichen Thronfolger, wenn überhaupt, dann eine reine Statistenrolle zuwies. Mangels politischer Weitsicht und vor allem mangels Einblick in die tatsächlichen Verhältnisse hatte Johanna notgedrungen ihren Beitrag auf nicht immer vorteilhafte Äußerungen über die Zarin beschränkt. Die von dem Franzosen vermeintlich todsicher in einer geheimen Codesprache chiffrierten Briefe und Dokumente, in denen er auch Johannas Aussagen protokolliert hatte, waren trotz aller Vorsicht vom russischen Geheimdienst entschlüsselt und dem Vizekanzler Bestuschew vorgelegt worden. Ein satanisches Grinsen dürfte wohl bei der ersten Lektüre sein finster wirkendes Gesicht erhellt haben. Diese Ergüsse des schleimigen Franzosen waren ein gefundenes Fressen. Vergnügt schlug er sich auf die Schenkel. Damit konnte er endlich die lästig gewordene Franzosenallianz mitsamt der preußischen Intrigantin Johanna von Holstein-Gottorf vom Hof jagen. Er ließ die brisanten Papiere ins Russische übersetzen und achtete darauf, die peinlichen Spitzen in der Übersetzung für die Zarin nochmals mit zusätzlicher Schärfe zu würzen. Die beabsichtigte Wirkung blieb nicht aus. Die Zarin musste lesen, dass de la Chatterdie in seiner grenzenlosen Überheblichkeit behauptet hatte, sie und Russland nach seinem Gutdünken lenken zu können. Bereits diese Aussage machte sie fassungslos. Doch die Schmach ging weiter. Der tückische Franzose, dieser widerwärtige Speichellecker, Bestuschew genoss sichtlich die emotionalen Ausbrüche der Zarin, hatte es sich nicht nehmen lassen, sämtliche Elogen, die er nach außen hin über sie losließ, in seiner Geheimsprache ins Gegenteil zu verkehren. Nun musste die Zarin über ihre Eitelkeit lesen, über ihre Vergnügungssucht, ihre Faulheit und dass sie schon der geringste Aufwand an Arbeit abschrecke und überhaupt, dass sie sich mangels Stärke nur durch ein sehr beklagenswertes Betragen kennzeichne. Auch stand da schwarz auf weiß, dass man plante, ihren Vizekanzler Bestuschew zu vernichten und alles unternehmen werde, um ihn aufs Schafott zu bringen. Stattdessen wurde nun der Marquis de la Chatterdie mit Schimpf und Schande aus Russland verjagt. Und selbst der französische König Ludwig XV. Musste einsehen, dass es für die diplomatischen Beziehungen jetzt klüger wäre, diesen selbstgefälligen Menschen erst einmal in Festungshaft zu nehmen, ehe man ihn auf seine Güter verbannte. Das Unheil brach über Johanna wie ein Gewittersturm herein, der all ihre ehrgeizigen Träume und alle Bemühungen Sophies mit einem einzigen Blitzschlag vernichten konnte. Die Zarin schäumte vor Wut und stürmte in Johannas Zimmer. Diese miese kleine Intrigantin wollte sie sich persönlich zur Brust nehmen. Sie forderte Johanna auf, ihr zu folgen. Sichtlich geknickt folgte diese dem gewaltigen Rock der Zarin ins Nebenzimmer. Großfürst Peter war bestürzt über diese hässliche Auseinandersetzung. Sophie saß wie erstarrt am Fenster, sie konnte es kaum glauben. Ihre Mutter war als Spionin entlarvt worden. Sollte man sie aus Moskau verbannen, würde sie ihr folgen müssen, schon aus reiner Pflicht. Doch nach einer gehörigen Standpauke, während der die russische Zarin der Holsteinerin wohl gründlich den Kopf gewaschen haben musste, kamen beide wieder zurück, die Zarin mit hochrotem Kopf, Johanna mit ganz verweinten Augen. Preußen, wie ich es jetzt sehe, beschloss die Zarin den Streit, ist wohl durch unzerreißliche und unwandelbare Interessen an Frankreich gebunden. Nehmen Sie zur Kenntnis, dass wir darum Preußen als ewigen und natürlichen Feind Russlands ansehen. Peter erblasste, als er dies hörte. Er fühlte sich bis ins Mark getroffen. Doch wagte er nicht, sich in die Auseinandersetzung einzumischen, sondern senkte nur enttäuscht den Kopf. Den Preußenkönig verehrte er wie einen Gott. Ein für die Zarin unmerkliches Zeichen Johannas in Richtung Sophie verriet dieser jedoch, dass die Lage sich soweit wieder entspannt hatte. Sophie war erleichtert, dass sie nicht umsonst gelernt hatte und der Weg auf den Thron für sie nach wie vor frei war. Und Bestuschew? Der rieb sich die Hände, denn die Zarin bestätigte ihn nicht nur in seinen politischen Zielen, sondern würde ihn kurz darauf vom Vize zum Großkanzler des Reichs ernennen. 4 Jahre später würde er auch noch Elisabeths windigen Leibarzt Lestock auf die Folterbank und anschließend in die Verbannung nach Sibirien bringen. Wieder zurück im Schloss Annenhof wurde dort am 28. Juni 1744, nach dem russischen Kalender, in der Hofkapelle das Ereignis begangen, auf das Sophie sich gewissenhaft vorbereitet hatte. Sie vollzog den Glaubenswechsel. Die Zarin hatte ihr für diesen Tag ein karmesinrotes Kleid mit Silber, ähnlich dem ihrigen, anfertigen lassen. In diesem schritt Sophie vor einer unzähligen Menge von Schaulustigen zur Kirche. Das Glaubensbekenntnis konnte sie fließend und in sehr guter russischer Aussprache auswendig vortragen. Danach erhielt Sophie den russischen Namen Jekaterina Alexejewna, Katharina. Diesen Namen hatte die Zarin für sie gewählt. Es war der gleiche Name, den deren ursprünglich katholische Mutter bei ihrem Übertritt zum orthodoxen Glauben angenommen hatte. Aus Sophie war nun Katharina geworden. Und am Abend durfte sie zum ersten Mal in ihrem Leben in den Kreml, diese mächtige Zarenburg. Bereits am nächsten Tag, dem 29. Juni 1744, wurden Katharina und Peter dort in der von goldenen Kuppeln gekrönten Uspensky-Kathedrale, der Mariä-Entschlafens-Kathedrale, verlobt. Es war seit Beginn des 14. Jahrhunderts die bedeutendste Kirche Moskaus. Hier wurden die Zaren gekrönt und die Metropoliten und Patriarchen der Heiligen Kirche Russlands begraben. Und hier, vor der gewaltigen, golden schimmernden Ikonostase, tauschten sie in feierlicher Zeremonie die Ringe. Von nun an war Katharina Großfürstin und wurde mit kaiserlicher Hoheit angeredet. Während des anschließenden Verlobungsmahls im Kreml fiel die Mutter der Braut erneut unangenehm auf. Katharina stand nun rangmäßig über ihrer Mutter, darum wurde ihr, nicht jedoch ihrer Mutter, ehrerbietig die Hand geküsst. Darin sah Johanna eine Herabwürdigung ihrer Person und hielt darum jedem ihre Hand fordernd entgegen. Nur einer wagte es, diese anmaßende Geste zu ignorieren, der noch Vizekanzler Bestuschew. Und wieder war die holsteinische Fürstin so unvorsichtig, gegen diesen Affront mit Böswilligkeiten zu reagieren. Den nächsten Skandal provozierte sie wenig später bei Tisch. Dort wies man ihr einen Platz unter den übrigen geladenen Gästen an, und gab ihr nicht den verlangten Ehrenplatz am Tisch der Zarin, wo ihre Tochter mit dem Großfürsten zu sitzen kam. Das Gezeter Johannas, ihre Selbstsucht und ihre Rücksichtslosigkeiten fingen an, die Nerven der Zarin zu strapazieren. Sie beschloss, die Holsteinerin so bald wie möglich loszuwerden. Doch zunächst beanspruchte Peter ihre vollständige Aufmerksamkeit. Während ihrer Reise nach St. Petersburg erkrankte er schwer an den Pocken. Er musste in einem Bauernhaus bleiben, wo sich die Zarin persönlich um seine Pflege kümmerte. Katharina und ihre Mutter wurden von dem erkrankten Thronfolger über 6 Wochen ferngehalten. Als Katharina ihn schließlich wieder sah, erschrak sie. Er war von den Pockennarben derartig entstellt, dass er nicht wiederzuerkennen war. Er war sehr gewachsen, aber ich sah sofort, dass er ebenso kindlich geblieben war, wie ich ihn verlassen hatte. Und in der Tat, kaum genesen, sann er wieder auf allerhand kindische Streiche. So bohrte er eines Tages Löcher in die hölzerne Tür, die einen seiner Räume von einem der Privaträume der Zarin Elisabeth trennte, um auszuspionieren, was darin vorging. Was er zu sehen bekam, amüsierte ihn derart, dass er nicht nur Katharina nötigte, durch das Loch zu spähen, sondern auch noch ihre davon überaus peinlich berührte Kammerzofe Frau Kruse. In diesem Raum saßen die Zarin und Graf Rasumowski in abgeschirmter Privatsphäre und dinierten. Der schöne Graf gab sich in diesem traulichen Ambiente leger und trug seinen Schlafrock. Natürlich blieben die Gucklöcher nicht lange unentdeckt. Und Katharina bekam zu ihrem Erstaunen eine Fülle an russischen Schimpfwörtern zu hören, die die Zarin dem erblassenden Peter voller Zorn und gänzlich ohne Zurückhaltung an den Kopf warf. Dies hinderte ihn freilich nicht daran, seine Späße in seinem Zimmer weiterzutreiben. Hier ließ er seine Kammerdiener, Lakaien, Zwerge und Kavaliere alle in einer bestimmten Rangfolge, auch Katharina wies er eine solche zu, nach seinen Regeln exerzieren. Standen diese nicht zur Verfügung, griff er auf Spielzeugsoldaten zurück, zu deren Parade ein Kammerdiener die Trommel rühren und auf Blechstücken Gefechtslärm imitieren musste. Auch Katharina ließ sich gerne in kindliche Spiele mit ihren 8 Kammerjungfern verwickeln, die ihr die Zarin zur Verfügung gestellt hatte. Sie wohnte damals in einem steinernen Gebäude an der Fontanka, inmitten der Gärten des St. Petersburger Sommerpalastes, unmittelbar hinter dem Pavillon Peters des Großen. Peter kam sie während dieser Zeit nur selten besuchen. Sie wohne zu weit entfernt, ließ er sie wissen. Katharina vermisste ihn wenig, wenngleich sie sein äußerst verhaltenes Interesse ihr gegenüber als Kränkung empfand. Doch sie wusste sich abzulenken von allzu trübsinnigen Gedanken. Blinde Kuh war eines der lärmendsten Spiele, mit denen sie und ihre Mädchenschar sich abends vergnügten. Sie bauten auch Rutschbahnen aus Matratzen, die sie auf den Deckel von Katharinas Cembalo legten, um dann an ihnen hinabzugleiten. Katharina hatte jede Menge Spaß und verdrängte auf diese Weise ein Ereignis, das immer drohender näher rückte, ihre Hochzeit. Mit dem Frühjahr 1745 begannen die Vorbereitungen für das Fest. Ich hörte nur mit großem Widerwillen den Tag nennen, und es machte mir keine Freude, wenn man davon sprach. Doch auch die Zarin selbst frönte einer Leidenschaft, die bei Hofe nicht jedermanns Sache war. Alle Männer mussten sich als Frauen und alle Frauen als Männer verkleiden. Jeden Dienstag, so verfügte sie, musste der Hof zu diesem ausgefallenen Vergnügen antreten. Die meisten Frauen sahen aus wie kleine, unansehnliche Jungen. Die Älteren hatten dicke, kurze Beine, was sie auch nicht gerade schöner machte. Die einzige Frau, die wirklich gut in Männerkleidern aussah, war die Zarin selbst, wie Katharina ihr anerkennend bescheinigte. Sie hatte ein sehr schönes Bein, wie ich es nie bei einem Mann gesehen habe, und einen wunderbar geformten Fuß. Katharina liebte die Maskerade und kugelte sich vor Lachen, wenn sie die Männer, diese für sie schrecklichen Kolosse, in ihren Reifröcken auf sich zukommen sah. Es bestand immer die Gefahr, von ihnen umgestoßen zu werden, und eines Abends sollte sich diese Befürchtung auch bewahrheiten. Herr Sievers, ein großgewachsener Kammerherr, hatte sich von der Zarin einen gewaltigen Reifrock geliehen, in dem er Katharina zur Polonaise aufforderte. Es ging flott voran, man schritt, drehte sich umeinander und wendete schließlich in rascher Folge, als die hinter Katharina tanzende Gräfin bei einer zu eng angesetzten Wende vom Reifrock des Herrn Sievers einfach umgeworfen wurde. Noch im Fallen stieß die Gräfin so heftig gegen Katharina, dass auch diese keinen Halt mehr fand und schließlich unter dem Reifrock des Kammerherrn zum Liegen kam. Dieser versuchte noch ein paar klägliche Wendungen, bis er sich selbst in seinen eigenen Kleidern verfing und ebenfalls zu Boden ging. Katharina, die immer noch unter seinem Rock steckte und kaum ihr Kichern unterdrücken konnte, hatte Mühe, sich alleine daraus zu befreien. Alle drei hatten sich in den Stoffbahnen des Kammerherrn verfangen und konnten erst mit fremder Hilfe ausgewickelt werden, ehe das Fest für sie weitergehen konnte. So wechselte sich ein buntes Treiben zwischen Spiel und Vergnügen und teuren Garderoben fast täglich ab, bis jemand bei Hofe erschien, der das junge Mädchen wegen dieser für ihn oberflächlichen Vergnügungen gehörig ins Gebet nahm. Es war der schwedische Gesandte Graf Henning Adolf Güllenborg, der die Mutter bereits früher auf die Vorzüge der Tochter aufmerksam gemacht und ihr dringend ihre Förderung angeraten hatte. Nun traf er in Russland erneut auf Katharina. Ihm missfiel, dass das junge Mädchen, um bei Hof zu gefallen, alles mitmachte und sogar Schulden auf sich genommen hatte, um mit dem ganzen Prunk Schritt halten zu können. Darüber schien sie sich selbst zu verlieren. Voller Sorge nahm er sie darum eines Tages beiseite. Wie kommt das nur, dass ihre Seele sich von diesem Hofe, an dem Luxus und Vergnügungssucht herrschen, derartig verweichlichen lässt? Sie denken ja nur noch an den Putz. Besinnen Sie sich wieder auf Ihre Natur und Ihre Anlagen. Ihre Talente sind Ihnen gegeben, um Großes zu leisten. Und Sie lassen sich zu all diesen Kindereien herab. Ich möchte wetten, dass Sie kein Buch in der Hand gehabt haben, seit Sie in Russland sind. Katharina wusste seinen Rat dankbar zu schätzen, denn instinktiv fühlte sie, dass sie ihm nicht gleichgültig war, wie allen anderen, die ihr nur schmeicheln wollten. Sie gab klein bei und ließ sich von ihm eine Literaturliste erstellen. 3 Bücher nannte er ihr als erste Pflichtlektüre, für ein erst 15-jähriges Mädchen ein ziemlich trockener Lesestoff, Plutarchs Lebensbeschreibungen berühmter Männer, das Leben Ciceros und Charles Montesquieus Ursachen über die Größe und den Verfall der Römischen Republik. Alle 3 Vorschläge waren in französischer Sprache. Zunächst griff sie zu Montesquieu, konnte aber der Lektüre nur schwer folgen und ging lieber wieder an ihren Toilettentisch. Auf den Vorschlag des Grafen schrieb sie schließlich eine kleine philosophische Abhandlung über ihr Charakterbild, woraufhin dieser sie als kleine Philosophin betitelte. Sie war stolz und brannte auf die Anerkennung des Schweden, zu dem sie großes Vertrauen gefasst hatte. Voller Erleichterung über ihre raschen Fortschritte entfuhr ihm die Bemerkung, wie schade, dass sie heiraten wollen. Sie verstand nicht, wollte wissen, wie er dies gemeint hatte, doch der 32-Jährige schwieg verlegen. Die Hochzeit Katharinas mit Peter war auf den 21. August 1745 festgesetzt worden. Katharina war mittlerweile 16 Jahre alt, Peter 17. Die Ärzte hatten die Zarin gebeten, noch ein weiteres Jahr mit der Hochzeit zu warten, da sie Peters Unreife mit Sorge erfüllte. Doch die Zarin drängte auf diesen Termin. Zum einen konnte sie so die ihr äußerst lästig gewordene Mutter Katharinas endlich loswerden. Zum anderen wäre sie beruhigt, wenn Katharina baldmöglichst einen Thronfolger zur Welt bringen würde, den die Zarin dann selbst unter ihre Fittiche nehmen und ihn nach ihren Vorstellungen erziehen könnte. Die Beziehung zwischen Katharina und Peter war kühl und distanziert. Zudem stieß sie auch sein durch die Pockenerkrankung entstelltes Äußeres ab. Er war abscheulich geworden. Je näher mein Hochzeitstag herankam, desto trauriger wurde ich und sehr oft musste ich weinen. Mein Herz prophezeite mir kein großes Glück, nur der Ehrgeiz hielt mich aufrecht. Ich besaß im Grunde meines Herzens etwas, ich weiß nicht was, das mich nie einen Augenblick hat zweifeln lassen, dass ich doch früher oder später durch mich selbst souveräne Kaiserin von Russland werden würde, verriet die spätere Zarin in ihren Memoiren. Schon früh stand Katharina am Tag ihrer Hochzeit auf und begab sich in die Gemächer der Zarin, wo sie angekleidet werden sollte. Ihr Kammerherr bearbeitete das Haupthaar mit der Brennschere und zauberte eine prachtvolle Lockenfrisur, was jedoch den Unwillen der Zarin erregte. Diese hätte das Haar lieber glatt gesehen. Mit einiger Überredungskunst setzte Katharina sich jedoch durch und bekam von der Zarin persönlich die großfürstliche Krone aufs Haupt gesetzt, ehe sie von ihren Palastdamen in ihr Hochzeitskleid aus schwerem Brokat mit Silberstickereien gekleidet wurde. Gegen 3 Uhr am Nachmittag machte sich der Hochzeitszug schließlich auf den Weg. Katharina fuhr zusammen mit Peter, ihrer Mutter und der Zarin in der kaiserlichen Karosse über die Hauptstraße von St. Petersburg, den Newski Prospekt, zur Kirche der Muttergottes von Kasan. Dort wurden sie, nach orthodoxem Ritus, vom Erzbischof von Nowgorod getraut. Ihrer Hochzeitsnacht sah Katharina mit einem Gefühl entgegen, das zwischen Neugier, Angst und Abscheu schwankte. Ihre Mutter hatte das Mädchen brüskiert zurückgewiesen, als sie sich Aufklärung von ihr erhoffte. Auch ihre Kammerfrauen waren allesamt noch unerfahren. So blieb ihr nichts anderes übrig, als mit Bangen diese Nacht zu erwarten, in der der Unterschied der Geschlechter, wie sie schreibt, sich ihr offenbaren sollte. Zwischen 9 und 10 Uhr abends brachte man das frisch gebackene Brautpaar in seine Gemächer und überließ dort jeden sich selbst. Über 2 Stunden sinnierte Katharina allein in ihrem Bett. Endlich erbarmte sich Frau Kruse, ihre Kammerfrau, und ließ sie wissen, dass der Großfürst noch sein Souper erwarte, das man ihm bald auftragen werde. Nach weiteren als ewig empfundenen Stunden kam er schließlich betrunken in ihr Gemach und legte sich neben sie. Mit kindlichem Schalk erzählte er ihr, dass es seinem Kammerdiener sehr großes Vergnügen bereiten würde, wenn er sie beide im Bett sähe. Peinlich berührt stellte sie fest, dass es keinen Vorhang gab, der sie vor neugierigen Blicken hätte abschirmen können. Machte der Hof noch nicht einmal hier vor ihnen Halt? Durch die Eheschließung hatte man sie aneinander gekettet, nun erwartete man den Zeugungsakt. Stattdessen schlief Peter ein und rührte sich nicht mehr bis zum nächsten Morgen. Wieder war es Frau Kruse, die das Brautgemach betrat und nun versuchte, wohl im Auftrag der Zarin, die beiden Eheleute auszufragen. Sie brannte vor Neugierde, ihre Hoffnungen wurden zerschlagen. In dem Zustand verblieben die Dinge während der 9 folgenden Jahre ohne die geringste Änderung, gesteht Katharina in ihren Memoiren. Den Fürstbischof von Lübeck, Katharinas Onkel, hatte die Zarin zum Hochzeitsfest eingeladen, nicht jedoch ihren Vater, denn dieser war in seiner Eigenschaft als Generalfeldmarschall einer der ranghöchsten Offiziere des preußischen Königs, den die Zarin inzwischen als einen ihrer gefährlichsten Feinde betrachtete. Unmittelbar nach den Festlichkeiten, die 10 Tage dauerten, ließ Bestuschew auf Geheiß der Zarin die Mutter Katharinas vom Hof entfernen. Katharina und ihre Mutter sollten sich nie mehr wiedersehen. Im März 1747 erhielt Katharina die Nachricht, ihr Vater sei mit 57 Jahren an einem Schlaganfall verstorben. Katharina trauerte um ihn, sie war ihm sehr nahe gestanden. Nach nur einer Woche legte die Zarin Katharina ein Verbot weiterer Trauer auf, und zwar mit der Begründung, ihr Vater sei schließlich kein König gewesen und der Verlust darum nicht allzu groß. Katharina hat ihr diese Härte gegen sie nie verziehen, obwohl sie Elisabeth lange wie eine Gottheit verehrte, an der sie keinen Makel finden wollte. Damals schob sie solche tyrannischen Grausamkeiten lieber auf die Kammerdamen und redete sich ein, diese hätten die Befehle der Zarin falsch wiedergegeben. Katharina hatte nun, außer ihrer Kammerfrau Frau Kruse, niemanden mehr aus ihrer Heimat um sich. Sie war allein auf sich gestellt. Die ersten 4 Jahre ihrer Ehe musste sie sich unliebsamen Nachfragen stellen. Peter rührte sie nicht an, und sie konnte ihre Pflicht der Mutterschaft nicht erfüllen. Man beschloss, das Paar jede Nacht in ein gemeinsames Schlafzimmer einzuschließen, um es dadurch zur Paarung zu bewegen. Peter ging Katharina jedoch gewaltig auf die Nerven. Entweder quälte er sie mit seinem ohrenbetäubenden Geigenspiel, kindischem Peitschengeknalle, oder er langweilte sie mit stundenlangen Exerzierübungen in ihrem Zimmer, die er mit Bleisoldaten abhielt. Zu diesen Paraden traten er und seine Lakaien jeweils in großer Uniform, gestiefelt und gespornt an, um sich hernach mit Wein und Branntwein zuzuschütten. In einem Bretterverschlag hatte er zudem an die 8 bis 10 große Jagdhunde untergebracht, deren Gestank das ganze Schlafzimmer verpestete. Einmal wurde sie Zeugin, wie er einen kleinen Cavalier King Charles Spaniel am Halsband hielt, während sein Diener das Tier am Schwanz packte. Mit dem Peitschenstiel schlug Peter unbarmherzig auf das wimmernde und schreiende Tier ein. Sie wollte einschreiten, doch Peter schlug nur noch heftiger zu. Weinend und voller Ekel verließ sie den Ort der Pein. Überhaupt erregten Tränen und Schreie nicht etwa das Mitleid des Großfürsten, sondern versetzten ihn vielmehr in Wut. Mitleid war für sein Herz ein peinliches, ja sogar unerträgliches Gefühl. Beschreibt sie ihren Gatten mit Abscheu. Die sie anekelnden Szenen gingen indes weiter. Einmal baumelte eine große tote Ratte von der Decke. Was hat das zu bedeuten? Stellte sie ihn zur Rede. Die Ratte hat ein Verbrechen begangen. Ich habe sie nach den Kriegsgesetzen hinrichten lassen. Sie verdiente die härteste Todesstrafe, erklärte er ihr. Und dann zeigte er auf eine Festung aus Pappe. Dort lagen zwei aus Stärkemehl gebastelte Schildwachen, über die sich der Nager augenscheinlich hergemacht hatte. Mein Vorstehhund hat sie erwischt, sozusagen auf frischer Tat. Katharina starrte ihn ungläubig an. Doch er fuhr ungeachtet ihrer Blicke fort, »Ich habe sie sofort aufhängen lassen. Sie wird als warnendes Beispiel 3 Tage lang öffentlich zur Schau gestellt.« Katharina lachte laut auf. Doch er wurde böse. »Bitte entschuldigen Sie meine weibliche Unkenntnis. Ich bin, was Kriegsgesetze anbelangt, unwissend.« Versuchte sie, die Situation zu entschärfen. Er verzieh ihr Lachen trotzdem nicht. Katharina ertrug all dies still. Doch sie wurde krank, litt an heftigen Kopfschmerzen und Schlaflosigkeit, die Frau Kruse mit einem Glas Rotwein vor dem Zubettgehen meinte, heilen zu können. Katharina vertrug den Wein nicht, lehnte ab, woraufhin Frau Kruse sich selbst daran gütlich tat. Die Verhaltensweisen Peters kamen schließlich auch der Zarin zu Ohren, die entsetzt darüber ihren Kanzler Bestuschew damit beauftragte, den Großfürsten in strengere Zucht zu nehmen. Dieser stellte einen neuen Hofmeister für Peter ein, Nikolai Tschoglokow, den Katharina als einen ziemlich schwerfälligen und geistlosen Menschen beschreibt. Seine ihm in Einfältigkeit nichts nachstehende Frau Maria war eine Cousine der Zarin. Sie wurde Katharinas Hofdame. Ihren immer wieder erneut schwangeren Bauch schob sie als stete Ermahnung an dem jungen und erfolglosen Ehepaar stolz vorbei. Katharina und Peter verachteten jedoch beide und fühlten sich von ihnen bespitzelt und bevormundet. In der Tat durchsuchten die Tschoglokows alle Papiere des jungen Paares und denunzierten es bei der Zarin. Die Intrigantin Tschoglokowa schaffte es sogar, all diejenigen aus Katharinas und Peters Leben zu entfernen, mit denen sie engeren Umgang pflegten. So musste auch eines Tages Frau Kruse den Hof verlassen, die sowohl für Katharina, doch vielmehr noch für Peter eine Vertrauensperson geworden war. Ihm hatte sie immer heimlich Spielsachen verschafft. Außerdem war sie Holsteinerin, was ihr von vornherein große Sympathie bei Peter eingebracht hatte. Um nicht in dieser Ehe, einsam und von allen Vertrauten isoliert, unterzugehen, besann Katharina sich auf ihre Talente und konzentrierte sich auf Bücher. Sie gewöhnte sich an, immer ein Buch mit sich zu führen, um bei geistlosen Unterhaltungen oder sinnlosem Tratsch zur Lektüre ausweichen zu können. Und sie lernte reiten, eine Leidenschaft, für die sie sich einen besonderen Sattel anfertigen ließ. Damals galt es für Frauen schicklich, im Damensitz zu reiten. Doch diese Haltung erschien für Katharinas wilden Reitstil vollkommen ungeeignet. Darum saß sie lieber nach Männerart im Sattel, was ihr sofort eine Rüge der Zarin einbrachte. Auf dem speziellen Sattel brauchte sie nur einen Haken ab- oder hinzuschrauben und konnte auf diese Weise entweder rittlings oder, waren Spione der Zarin mit dabei, auch in Damenhaltung sitzen. Manchmal verbrachte sie bis zu 13 Stunden im Sattel. Sie wurde eine exzellente Reiterin, und es erfüllte sie mit großem Stolz, als ihr Reitlehrer ihr eines Tages silberne Reitsporen schenkte. Doch auch Peter empfand sein Dasein als das eines Gefangenen, wofür er seine Tante abgrundtief hasste. Das Paar, das nie in Liebe verbunden sein sollte, tat sich schließlich in seiner Einsamkeit zusammen und ersann Möglichkeiten, wie man sich trotz andauernder Bespitzelung noch hier und da Freiheiten genehmigen konnte. So deckte Katharina Peters Verhalten, während er ihre klugen Ratschläge mehr und mehr zu schätzen lernte. Als Katharina nach 8 Jahren Ehe mit Peter noch immer nicht schwanger war, zeigte sich die Zarin alarmiert. Sie sah es als Katharinas Versagen an, dass Peter sich nicht für sie erwärmen konnte. Als dieser deutliche Neigungen zu anderen Frauen zeigte, schien sie geradezu erleichtert. Doch Peter schwärmte nur, zu mehr war er nicht fähig. Volltrunken wankte Peter eines Nachts ins Bett und lallte Katharina die Vorzüge einer von ihm angebeteten Hofdame vor. Es war die Prinzessin von Kurland. Fast schon war Katharina gelangweilt. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass dieses bucklige, obendrein hässliche Geschöpf eine ernstzunehmende Konkurrenz sein sollte. Zudem wusste sie, dass Peter zu niemandem eine richtige Zuneigung fasste. In diesem Falle war es wohl, weil die Prinzessin eben Deutsch sprach und vor allem keine Russin war. Denn Peter hasste alles, was russisch war. Daraus machte er nie ein Hehl. Katharina tat so, als schliefe sie, zudem plagten sie wieder einmal heftige Kopfschmerzen. Doch Peter wurde rasend vor Zorn, als er merkte, dass sie ihm kein Gehör schenkte, und stieß sie grob mit dem Ellbogen in die Seite. Endlich drehte er ihr den Rücken zu und schlief ein. Sie dagegen lag die ganze Nacht wach und weinte still vor sich hin. Es war ihr bewusst, dass sie ihre Pflicht zu erfüllen hatte, aber auch, dass es mit ihrem Gemahl nicht zu bewerkstelligen wäre. Es war schließlich die Zarin, die auf einen Ausweg sann. Sie selbst war promiskuitivem Verhalten nicht abgeneigt. Meisterhaft verstand sie sich darauf, es mit ihrer tiefen Frömmigkeit in Einklang zu bringen. Ihren mit dem Spitznamen Nachtkaiser bedachten schönen Chorsänger Rasumowski hatte sie inzwischen durch den viel jüngeren, 22-jährigen Pagen Iwan Schuwalow ersetzt. Um ihn standesgemäß im kaiserlichen Bett empfangen zu können, hatte sie vorher seine Familie noch in den Grafenstand berufen. Anders als der liebenswürdige Rasumowski waren die Schuwalows jedoch machtversessen, mischten kräftig in der Politik mit und scheuten vor keiner Intrige zurück. Großkanzler Bestuschew waren sie ein Dorn im Auge. Abfällig nannte er Iwan Schuwalow darum Monsieur Pompadour. Nach 8 Jahren Ehe sollte es aber schließlich doch zur Zeugung kommen. Doch sollte Peter dies vollbracht haben? Am Hof wurde eine ganz andere Geschichte gemutmaßt, denn der Mann, der das Problem der kaiserlichen Reproduktion schließlich lösen würde, und dies in zweifacher Hinsicht, war ein junger Kammerherr aus gutem Hause, Sergei Saltykov. Bereits vorher hatten der klugen und koketten Katharina junge Männer den Hof gemacht, doch sie hatte keinen davon erhört. Sergei aber traf sie mitten ins Herz. Obwohl auch er verheiratet war, musste sie sich nach einigen Bedenken eingestehen, dass er ihr schön wie der Tag erschien. Lange wehrte sie sich gegen ihre Gefühle und widerstand seinem Werben, denn er war ein bekannter Schürzenjäger. Wo immer Le Beau Serge auftauchte, signalisierten ihm nicht wenige Damen ihr Begehren nach ihm. Seine Erfahrung auf diesem Gebiet mochte der in Liebesdingen völlig unerfahrenen Katharina am Ende entgegengekommen sein. »Ich liebe sie«, gestand er ihr eines Tages unumwunden im Park, wo er einen Ausritt unternahm. Katharina schwieg. Er flehte sie an, »bitte erteilen Sie mir die Erlaubnis, hoffen zu dürfen, dass ich Ihnen wenigstens nicht gleichgültig bin.« Ihre Antwort ließ ihn im Unklaren. »Ich kann Sie nicht daran hindern, Ihre Einbildung spielen zu lassen. Und nun entfernen Sie sich bitte. Ich möchte nicht, dass man Verdacht erregt.« Doch er weigerte sich. »Sagen Sie mir wenigstens, dass ich wohlgelitten bin.« »Ja, ja, nur entfernen Sie sich.« »Das will ich mir gesagt sein lassen.« Und schon gab er seinem Pferd die Sporen. »Nein, nein«, rief sie ihm nach. »Ja, ja«, foppte er sie mit verliebtem Lächeln und trieb sein Pferd in den Galopp. Man ließ sie gewähren, sogar von höchster Stelle aus, wenn nur der ersehnte Erbe endlich gezeugt würde. Doch auch Peter galt es zu erlösen, immerhin brauchte man ihn für die Bestätigung der Vaterschaft. Denn bislang hatte er es nicht geschafft, ein Kind zu zeugen. Vielleicht war er ja krank. Dem sei Abhilfe geschaffen worden und Saltykov, den man zu seinem Kammerherrn ernannt hatte, sei bei Peter vorstellig geworden. Er könne das Problem lösen. Ein winziger Schnitt wie bei kleinen Judenjungen. Und Peter würde danach nie wieder den Beweis seiner Männlichkeit schuldig bleiben. Im intimen Kreis seiner Saufkumpane schritt man eines Nachts zur Tat. Vorsorglich hatte man den Großfürsten vorher mit ein paar Flaschen Wein abgefüllt, ehe ihn die Männer auf einen Tisch banden und der eigens dafür bestellte Chirurg zum Skalpell griff. Während Peters Problem allmählich verheilte und man ihm die junge Witwe eines verstorbenen Stuttgarter Malers zuführte, die es offenbar verstand, ihn vollends von seiner Angst vor Frauen zu befreien, teilte der leidenschaftliche Saltykow mit Katharina das Bett, ehe sie, notgedrungen, wieder in das ihres ungeliebten Gemahls steigen musste, dessen Zeugungsfähigkeit nun hoffentlich gegeben wäre. Sie erlitt zunächst eine Fehlgeburt, doch nach erneuter Schwangerschaft wurde endlich der ersehnte Erbe geboren. Paul Pavel Petrowitsch kam am 20. September 1754 im Sommerpalais von St. Petersburg auf die Welt. Man hatte Katharina für die Geburt spartanisch eingerichtete Gemächer neben denen der Zarin zur Verfügung gestellt. Mit Entsetzen wurde sie gewahr, dass Saltykow seine Pflichten mit der Geburt erledigt hatte. Umgehend wurde er vom Hof entfernt und als Sonderbotschafter nach Schweden geschickt. Als er nach einem halben Jahr zurückkehrte, war das Feuer erloschen und der Frauenheld füllte sein Leporello fortan mit den Namen von Hofdamen. Dies erschien ihm ungefährlicher, als seine Affäre mit Katharina noch einmal aufzunehmen. Doch auch das Neugeborene wurde Katharina sofort nach ihrer Niederkunft weggenommen. Eine Hebamme brachte es der Zarin. Katharina ließ man einfach liegen und kümmerte sich nicht um sie. Seit meiner Niederkunft war ich in Tränen gebadet. Besonders, weil ich so verlassen dalag, auf einem schlechten, unbequemen Lager, nach heftigen, schmerzhaften Geburtswehen. Ich kam in der Zeit vor Ermattung und Durst fast um. Niemand erkundigte sich nach meinem Befinden. Seine kaiserliche Hoheit trank mit allen, die ihm in den Weg kamen, und die Kaiserin war mit dem Kinde beschäftigt. Katharina schien man vergessen zu haben. Noch nicht einmal nach ihrem Kind wagte sie sich zu erkundigen, denn dies hätte als Zweifel an der Sorgfalt der Kaiserin gegolten und wäre schlecht aufgenommen worden. Erst 40 Tage nach der Geburt, Katharina war noch immer sehr geschwächt, durfte sie zum ersten Mal ihren Sohn sehen. Ich fand ihn sehr hübsch und sein Anblick heiterte mich ein wenig auf. Peter anerkannte ihn als den seinen. Ein Jahr später, Ende Juni 1755, lernte Katharina im Gefolge des britischen Gesandten Sir Charles Hanbury Williams einen jungen polnischen Diplomaten, Graf Stanislaus August Poniatowski, kennen. Der damals 22-Jährige traf auf Katharina während eines Balls in Oranienbaum, dem heutigen Lomonossow in der Nähe St. Petersburgs. Schon bei ihrer ersten Begegnung schien er für sie entflammt zu sein. Seinen Memoiren vertraute er, neben weiteren Schilderungen ihrer Schönheit, auch ihre erotische Wirkung auf ihn an. Sie hatte einen Mund, der nach Küssen zu schmachten schien. Auch Katharina war interessiert an dem gut aussehenden und liebenswürdigen, zudem klugen und lebhaften Polen. Sie ging ein großes Wagnis ein, sich mit ihm, trotz strengster Bewachung, eines Abends im kleinen Kreise zu treffen. Der Kammerherr Leo Naryschkin, der Poniatowski nahestand, betätigte sich bei den beiden nicht nur als Postillon d'amour, sondern beschaffte Katharina Männerkleidung, miaute wie ein Kater vor ihrer Tür, das verabredete Zeichen, und entführte die als Mann Verkleidete schließlich in sein Heim. Dort war auch Poniatowski. Ausgelassen wurde gefeiert, während Peter in seinem Zimmer aufgrund seiner nun täglichen Trunkenheit bereits im ahnungslosen Dämmer lag. Es waren unbeschwerte Nächte. Ein Flirten war im Gange, geheimnisvolle Botschaften wurden ausgetauscht. Poniatowski und Katharina verband bald eine leidenschaftlich romantische Liebe, die von tiefen gegenseitigen Gefühlen geprägt war. Nach dem Jahreswechsel 1756 trübten außenpolitische Ereignisse die Stimmung. Ganz Europa rüstete sich zum Krieg. Auch Russland wurde in diesen Strudel hineingezogen, als die Zarin plötzlich schwächelte. Ihre häufigen Krankheiten nahmen zu. Dies setzte nicht nur ihre Günstlinge, die für Katharina und auch Bestuschew gefährlichen Schuwalows, in höchsten Alarmzustand, sondern auch jene am Hof, die um ihre bisherigen Machtpositionen bangten. Würde die Zarin sterben, galt es, die für die Nachfolge erforderlichen Allianzen rechtzeitig, klug und in aller Verschwiegenheit zu schmieden. Katharina war sich im Klaren darüber, dass eine Allianz mit Peter in diesen Zeiten immer unwahrscheinlicher wurde. Eines Tages stellte er sie in ihrem Zimmer, in das er nach dem Diner bereits ziemlich angetrunken gepoltert kam. »Sie fangen an, unerträglich stolz zu werden, Madame. Aber Sie werden sehen. Ich werde Sie schon zur Vernunft bringen.« Sie parierte sofort. »Hätten Sie die Güte, mir zu erklären, worin dieser Stolz bestehen soll?« »Sie halten sich außerordentlich gerade.« Nur mit Mühe konnte sie ein Lachen unterdrücken. »Soll ich etwa, um Ihnen zu gefallen, mit gekrümmtem Rücken gehen wie Ihre Sklaven?« Der scharfe Unterton war selbst für ihn nicht zu überhören. »Ich werde Sie schon zur Vernunft bringen«, drohte er, während er aufgeregt im Zimmer auf- und abschritt. »Wie denn?« baute sie sich nun umso mehr in aufrechter Haltung vor ihm auf. Er zog seinen Degen bis zur Hälfte. Katharina lächelte ihm nur kalt ins Gesicht. »Was hat das zu bedeuten? Wollen Sie sich etwa mit mir schlagen? Wenn ja, sollte ich ja wohl ebenfalls einen Degen bekommen. Nicht?« Dieser Frau war er nicht gewachsen. Er steckte den Degen zurück. »Ihre Bosheit, Madame, ist auf eine erstaunliche Höhe gestiegen.« Peter hatte ihr den Kampf angesagt. Katharina wusste in diesem Moment nur eines, dass sie als Siegerin daraus hervorgehen musste. Eine im amerikanischen Hinterland abgefeuerte Salve setzte die Welt in Brand. Dieser von dem englischen Diplomaten und Schriftsteller Horace Walpole kolportierte Satz beschreibt den Auslöser für den Siebenjährigen Krieg. Die Parallele zu den Todesschüssen von Sarajevo im Juni 1914 auf den österreichischen Thronfolger und dessen Gemahlin, die schließlich den Ersten Weltkrieg auslösten, ist augenfällig. Denn auch der Siebenjährige Krieg entfachte einen Weltenbrand von einem nie zuvor erlebten Ausmaß. Er zog sich über Nordamerika, Kanada, Mitteleuropa, Portugal, Russland bis nach Indien. Es ging nicht nur um die Vormachtstellung im alten Europa, sondern auch um die in der neuen Welt, in den Kolonien und auf den Weltmeeren. Am 28. Mai 1754 hatte in einem Waldstück am oberen Ohio ein Scharmützel stattgefunden. Ein ehrgeiziger, erst 22-jähriger Offizier namens George Washington, derselbe übrigens, der 35 Jahre später der erste Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika werden sollte, griff zusammen mit 40 Milizen der britischen Kolonie Virginia und 14 verbündeten Indianern einen Trupp französischer Soldaten an. Die Franzosen hatten kaum eine Chance gegen die Übermacht der Briten und Ureinwohner. Sie wurden niedergemetzelt und anschließend vermutlich skalpiert. Dies löste einen weltpolitischen Konflikt aus, der Ludwig XV. In einer Umkehr der Allianzen schließlich an die Seite seines alten Erbfeindes Österreich trieb. Seine Mätresse, Madame de Pompadour, hatte ihn in diesem Entschluss bestärkt. Und auch Russland, das sich auf die Seite Österreichs gestellt hatte, rüstete gegen Preußen. Die Kosakenkonkubine, wie Friedrich II. Die russische Zarin Elisabeth in einem als Grabschrift abgefassten Gedicht noch posthum nennen sollte, machte ihrerseits kein Hehl aus ihrem Hass auf den misogynen Preußen. Darum hatte auch der Gesandte Österreichs, Graf Esterhazy, mit seiner unermüdlichen Werbung bei der Zarin ein leichtes Spiel. Er bat um russische Hilfstruppen. »Wie können Sie sich einen Erfolg gegen den König von Preußen versprechen? Da doch Ihre Truppen nicht einmal mit den meinigen verglichen werden können und ich selbst zugeben muss, dass meine Soldaten an Tüchtigkeit den Preußischen nachstehen«, fragte ihn Großfürst Peter und zeigte ihm nicht ohne Stolz seine holsteinischen Soldaten. Graf Esterhazy glaubte, sich verhört zu haben, und starrte ihn an. Kein Wunder, dass man diesen Thronfolger hinter seinem Rücken einen Arlecchino Finto Principe, einen Hans Wurst nannte, einen Harlekin, der vorgab, ein Prinz zu sein, während er doch eher wie ein Stutzer aus einer italienischen Komödie wirkte. So hatte sich Poniatowski über Peter geäußert. Esterhazy wusste, dass zum Glück die Kanzlei das Sagen hatte. Großkanzler Bestuschew war bereit, 30.000 Mann auszuheben. Nicht genug für den Österreicher. Er verlangte den Einsatz aller Streitkräfte. Schließlich ging es um alles oder nichts. Aus Furcht, am Ende isoliert dazustehen, schloss der preußische König Friedrich II. Im Gegenzug ein Bündnis mit Großbritannien und marschierte am 29. August 1756 ohne Kriegserklärung in Sachsen ein, um damit allen anderen Mächten zuvorzukommen. Bei Lobositz siegte er und zeigte auch den letzten Zweiflern, wie ernst die Lage war. Russland zog an der Seite Frankreichs und Österreichs in den Krieg. Katharina war verzweifelt. Mit dieser unerwarteten Umkehr der Allianzen stand nun plötzlich ihr Geliebter, Stanislaus Poniatowski, auf der Seite des Feindes, denn er war ja im Gefolge des britischen Gesandten nach Russland gekommen. Ihre Affäre mit ihm konnte sie verdecken, nicht aber die Tatsache, dass sie schwanger war. Zarin Elisabeth, deren Geheimdienst nichts entging, fauchte drohend: »Die Katze weiß, wes Fleisch sie gefressen hat.« Auch der Großfürst tobte. »Gott weiß, woher meiner Frau ihre Schwangerschaft kommt. Ich weiß wirklich nicht recht, ob das Kind mir gehört und ob ich es auf meine Rechnung nehmen soll.« Zum Glück hatte er seinen Verdacht lediglich gegenüber Leo Naryschkin geäußert, der umgehend zu Katharina rannte, um sie zu warnen. Katharina erschrak. »Ihr seid alle wirklich leichtsinnige Kerle«, rügte sie das nimmermüde Getratsche bei Hof. Doch kluge Strategin, wie sie war, sann sie umgehend auf eine Lösung. »Verlangt von ihm, er soll einen Eid schwören, dass er nicht mit mir geschlafen hat. Und dann sagt ihm, wenn er das tut, werdet ihr dies sofort Alexander Schuwalow, dem Großinquisitor des Reichs, melden.« Ihr Unterleib war Staatssache. Skrupel konnte sie sich keine leisten. Naryschkin verlangte dem Großfürsten tatsächlich den Eid ab. Dieser musste erkennen, dass er erneut von seiner Frau mit ihren ihm weit überlegenen Waffen geschlagen worden war. »Scheren Sie sich zum Teufel, Naryschkin, und sprechen Sie nicht mehr davon.« Auch Großfürst Peter stand auf wackligen Beinen, denn seine leidenschaftliche Verehrung für den Preußenkönig Friedrich II. Hatte ihn an den politischen Rand gedrängt. Die Zarin, wie auch ihre Günstlinge, die Schuwalows, benutzten diesen für sie ansonsten völlig unnützen Kindskopf nur noch zu Repräsentationszwecken. Letztere sannen zudem darauf, Peter möglichst bald zu entmachten und stattdessen den kleinen Paul unter ihrer Vormundschaft auf den Thron zu setzen. Poniatowski musste abreisen, und Katharina suchte die Allianz mit einem der damals weitsichtigsten und erfahrenen Politiker, ihrem früheren Feind, Großkanzler Bestuschew. Diesen wiederum verband eine Freundschaft mit dem Oberkommandierenden der in Ostpreußen einfallenden russischen Streitkräfte, Feldmarschall Stepan Apraxin, zu dem bald auch Katharina freundschaftliche Beziehungen pflegte. Der korpulente Feldmarschall quälte sich und sein Schlachtross mit 100.000 Mann nach Ostpreußen. Seine Armee war siegreich und eroberte zunächst Memel, bevor sie weiter auf Königsberg vorrückte. Friedrich II. Sah die Gefahr zunehmend an mehreren Fronten auf Preußen zukommen. Am 30. August 1757 traf Apraxin bei Großjägersdorf mit seinen Truppen auf die Preußischen und siegte. Friedrich II. Verfluchte die drei Erzhuren Europas, in denen er hasserfüllt die Zarin Elisabeth, die österreichische Kaiserin Maria Theresia und Madame de Pompadour ausmachte. Das Schicksal, das ihn in dieser Zeit bis an den Rand des Selbstmordes getrieben hatte, meinte es jedoch gut mit ihm und ließ Zarin Elisabeth nur wenige Wochen nach diesem Sieg einen Zusammenbruch erleiden. Damit kam die Militärpolitik Russlands zum Erliegen, denn die Furcht, der Preußenfreund Peter könnte nach Elisabeths Tod auf den Thron kommen, lähmte alle Entscheidungen, die eine weitere Eskalation des Krieges gegen Preußen nach sich gezogen hätten. Apraxin zögerte lange und ließ sich nachts lieber von drei Grenadieren Menschenfresser- und Gespenstergeschichten vorlesen, als strategische Pläne zu entwickeln. Schließlich schob er sein Zögern auf Schwierigkeiten mit dem Nachschub des dringend benötigten Proviants und ließ zu, dass die Preußen sich unbehelligt zurückziehen konnten. Statt ihnen nachzusetzen, vernagelte er seine Kanonen und zog sich gen Osten zurück. Bestuschew indes setzte ein Geheimpapier auf, wie nach dem Ableben der Zarin zu verfahren sei. Für ihn stand fest, dass Peter alleine unfähig sein würde, die Herrschaft auszuüben. Darum brachte er nun seine klare Favoritin ins Spiel, Katharina. Mittlerweile hielt er große Stücke auf sie und spekulierte darauf, in der neuen Struktur nach dem Tode Elisabeths eine noch mächtigere Rolle einnehmen zu können, als er sie bereits innehatte. Zur Überraschung aller erholte sich Elisabeth jedoch und rächte sich nun bitter an jenen, die bereits an ihrem Grab geschaufelt hatten. Auf den Tod des Herrschers zu spekulieren galt als Majestätsbeleidigung. Apraxin wurde vor einen Untersuchungsausschuss gestellt und starb wenig später, am 6. August 1758, an einem Schlaganfall. Der mittlerweile 64-jährige Bestuschew wurde verhaftet, seine Ämter und Würden enthoben und in Hausarrest gestellt. Auch Katharina sah sich bereits wegen Hochverrats verurteilt, als endlich die erlösende Nachricht heimlich an sie überbracht werden konnte. Alle belastenden Papiere seien vorher verbrannt worden. Sie übergab nun ihrerseits alles dem Feuer, was auch nur den leisesten Verdacht auf sie hätte lenken können. Am 9. Dezember 1757 war sie mit einem Mädchen, Anna Petrovna, niedergekommen. Wiederum war ihr das Neugeborene, wie zuvor schon Paul, von der Zarin umgehend weggenommen worden. Das kleine Mädchen starb bereits am 9. März 1759. Ein weiterer Schicksalsschlag für die einsame Katharina. Peter indes suchte Trost und Liebe in den Armen seiner neuen Mätresse, Elisabeth Woronzowa, der Nichte von Bestuschews Nachfolger. In Hässlichkeit stand sie Peter in nichts nach, wie Katharina zu ihrer Genugtuung bemerkte. Doch Katharina wurde nun von allen am Hof gemieden. Sie hatte auf die falschen Freunde gesetzt. Es war ein unerträglicher Zustand, keine Menschenseele um sich zu haben, sondern einzig und allein auf sich gestellt zu sein. Ihre Tage schienen gezählt. Endlich fasste sie sich ein Herz und schrieb einen Brief in russischer Sprache an die Zarin. »Es hat sich leider erwiesen, dass ich eurer Gnade und Güte nicht wert war, mit denen ihr mich seit meiner Ankunft in Russland überhäuft. Denn ich habe mir nur den Hass des Großfürsten und die offenbare Ungnade ihrer kaiserlichen Majestät zugezogen. Da ich mein Unglück einsehe und allein in meinem Zimmer lebe, wo man mich jeder, auch der unschuldigsten Zerstreuungen beraubt, so bitte ich dringend, mein Unglück endigen zu wollen und mich zu meinen Eltern zurückschicken zu wollen. Was meine Kinder anbetrifft, so sehe ich sie fast gar nicht, obgleich ich unter einem Dache mit ihnen wohne. Der Kummer hat meine Gesundheit in einem solchen Grade zerstört, dass ich alles tun muss, was möglich ist, um mein Leben zu retten.« Endlich wurde ihr mitgeteilt, dass die Zarin sie erwarte. Die Aussprache fand um 2:30 Uhr nachts statt, ganz nach dem Gutdünken Elisabeths, die mittlerweile die Nacht zum Tage gemacht hatte. Auch Peter war von der Zarin zu diesem nächtlichen Treffen gebeten worden. Die Unterredung hatte etwas von einem antiken Drama, währenddessen sich Iwan Schuwalow hinter einem riesigen Wandschirm als Zeuge versteckt hielt, Peter Bosheiten gegen seine Frau zum Besten gab, die Zarin weinte und Katharina sich verteidigte, als ginge es um ihr Leben. Schließlich, nach einer zweiten Unterredung, musste auch die Zarin sich eingestehen, dass ihr zum Thronfolger erkorener Neffe Peter ein Scheusal und Dummkopf war, seine Frau dagegen klug und gerecht. Diese Beurteilung Peters, die Katharina ein Dienstmädchen überbrachte, von der Zarin geteilt zu wissen, freute sie ungemein. Katharina blieb, wurde jedoch unmissverständlich aufgefordert, sich mit Peter auszusöhnen. Ein Gutes hatte es. Wenigstens durfte sie nun ihre Kinder einmal in der Woche sehen. Der Krieg forderte seinen Tribut. In einer der blutigsten Schlachten bei brütender Augusthitze im Jahr 1758 bei Zorndorf war die Bilanz 13.000 Tote und Verwundete auf der Seite Preußens und 18.000 auf der Russlands. Mehr als 1.200 russische Offiziere waren gefallen. Die Schlacht wurde in St. Petersburg als gewonnen gemeldet, aber aufgrund der hohen Verluste wagte keiner, sich den Sieg zuzuschreiben. Auch die Zarenfamilie war bestürzt, denn sie hatte viele Freunde, Verwandte und Bekannte verloren. Ein junger Gardeoffizier ging aus dieser Schlacht zwar verwundet, doch als Kriegsheld hervor, Grigori Orlov. Zwei Jahre später sah Katharina den jungen Leutnant von ihrem Fenster im Winterpalast aus, wie ein Held aus dem goldenen Zeitalter der Römischen Republik erschien er ihr. Der schmucke Orlov war der Zweitgeborene der fünf Brüder Orlov, allesamt ziemlich ungehobelte Haudegen, von riesenhafter Gestalt, verwegen, todesmutig, großspurig und, wie sich noch herausstellen sollte, skrupellos. Wenig später gab Katharina sich Grigori Orlov hin. Am Weihnachtstag 1761 starb Zarin Elisabeth, 52-jährig. Alle Versuche, die Thronfolge zu ändern, waren an ihrer Unentschlossenheit gescheitert. Noch während Katharina vor dem Sterbebett der Zarin kniete und in tiefer Andacht verharrte, wurde die Thronbesteigung ihres Neffen als Peter III. Verkündet. Katharina und ihren Sohn Paul überging man. Obwohl sie nun selbst Zarin war, machte Peter ihr durch sein Verhalten deutlich, dass sie politisch bedeutungslos war. Traurig zog sie sich in ihr Schlafzimmer zurück. Sie sann über ihr weiteres Schicksal nach. Ihr Bauch wölbte sich bereits verdächtig. Sie war im fünften Monat schwanger. Das Kind war von Grigori Orlov. Die schwarze Trauerkleidung würde sich günstig machen und sie schlanker erscheinen lassen. Im fernen Potsdam konnte der nur knapp dem Tod entronnene preußische König Friedrich II. Sein Glück kaum fassen. Das Schlachtenglück hatte ihn längst verlassen. Seine Abdankungsurkunde lag vorbereitet in der Schublade. Bei Kunersdorf waren nacheinander seine Pferde tot unter ihm zusammengebrochen. Ihn selbst hatte seine Schnupftabakdose vor der tödlichen Kugel gerettet, in der er ein rasch wirkendes Gift für den Fall der Fälle aufbewahrte. Der Niedergang Preußens schien unaufhaltsam, als die Todesnachricht aus Russland eintraf. »Das Medusenhaupt der Schürzenverschwörung ist tot«, jubilierte Friedrich II. Und besang dieses »Mirakel des Hauses Brandenburg« in einem eigens zu diesem Anlass verfassten Gedicht. Von Abdankung war nun keine Rede mehr. Er hatte allen Grund zur Freude, denn Peter III., der nie ein Hehl aus seiner Verehrung für den Preußenkönig gemacht hatte, leitete umgehend Friedensverhandlungen ein. Die österreichische Kaiserin Maria Theresia stand so gut wie isoliert in einem Krieg, der für sie nicht mehr zu gewinnen war. Unser aller Meister, wie Peter III. Den preußischen König huldvoll betitelte, schien trotz allen Glücks etwas irritiert ob der geradezu obsessiv leidenschaftlichen Verehrung des russischen Zaren, was ihn verwundert feststellen ließ: »Ich bin seine Dulcinea. Er hat mich nie gesehen, und doch hat er sich in mich verliebt, wie Don Quixote.« Peter III. Mangelte es an jeglichem Verständnis gegenüber den russischen Offizieren und Truppen, die ihr Leben im Krieg gegen Preußen aufs Spiel gesetzt hatten. Über 100.000 waren gefallen. Es musste ihnen wie blanker Hohn erscheinen, dass ihr Zar nun die preußisch-blaue Uniform trug und auch alsbald die russischen Uniformen gegen die kurzen preußischen Röcke austauschen ließ. Den Soldaten wurde nicht nur Verständnis für den plötzlichen Friedensschluss, kurz vor der vermeintlich absehbaren Niederlage des Feinds, abverlangt, sondern auch die Rückgabe der bereits eroberten Gebiete. Zudem schickte der Zar ein ganzes Truppenkontingent erneut in den Krieg, doch dieses Mal sollten sie Preußen zu Hilfe kommen. Sold bekamen sie keinen, Russland hatte kein Geld mehr. Darum wandelte der Zar die restliche Armee in ein Berufsheer um. Damit verband Peter auch gleich den nächsten Schritt. Er verfügte, dass der Adel künftig nicht mehr generell zum Wehrdienst eingezogen werden sollte, sondern auf freiwilliger Basis. Militärstrategisch dürfte dies sicherlich eine kluge Entscheidung gewesen sein, bedenkt man, dass aus dem Adel jeweils auch die unfähigsten militärischen Führer hervorgegangen waren. So hatte die Zarin Elisabeth den dickleibigen Apraxin, der seine Kanonen nach einer gewonnenen Schlacht hatte vernageln lassen, durch einen noch ungeeigneteren Heerführer abgelöst, Peter Saltykov. Einem erfahrenen Feldherrn wie dem Preußenkönig Friedrich dem Großen blieb darum nur noch folgender Kommentar: Das ist nun wahrhaftig der dümmste aller russischen Idioten. Während der Adel, vom Wehrdienst befreit, diese Entscheidung Peters in weiten Kreisen bejubelte, war dagegen die Enttäuschung bei der traditionsreichen Garde groß. Einst die Elite des russischen Militärs, musste sich die Garde nun vom Zaren als Janitscharen herabwürdigen lassen. Soldaten dieser Elitekampftruppe des Osmanischen Reichs hatten den zweifelhaften Ruf von Königsmördern. Die Garde sei unnütz für jede Arbeit und zudem eine Gefahr für die Regierung. Wenig später gab der Zar ihre Auflösung bekannt. Sie könnten sich entweder dem Heer eingliedern oder zum halben Sold austreten. Die Empörung war groß. Lange genug hatten sich die Regimentssoldaten mit Peters holsteinischem Regiment herumärgern müssen. »So sind wir nun die Diener dieser verfluchten Deutschen geworden«, murrten sie, und die Lakaien stimmten in dieses Lamento mit ein, »und wir müssen diese Bauernlümmel auch noch bedienen.« Es ließ sich nicht leugnen. Peter hatte die einst in hohem Ansehen stehende russische Leibgarde gegen seine holsteinischen Saufkumpane ersetzt. Dies war in den Augen der Russen nur einer der kapitalen Fehler, die Peter III. Zu Anfang seiner Regierung machte. Dass ihr Armeestandard weit hinter dem preußischen zurückgeblieben war, wollten sie nicht gelten lassen. Ein weiterer war seine feindliche Haltung der orthodoxen Kirche gegenüber. Er plante die Verstaatlichung kirchlichen Grundeigentums und wollte die Kirche der Krone unterstellen. Die traditionelle Krönung und Salbung des Zaren in Moskau war für ihn nichts weiter als ein sentimentales Brimborium. Er zögerte sie darum einfach hinaus. Ein weiterer Fehler. Denn die aufgebrachte Geistlichkeit wehrte sich vehement gegen seine Absicht, ihr nicht nur ihre lukrativen Pfründe, sondern auch die durch sie geknechteten Leibeigenen wegzunehmen. Sie versäumte keinen Anlass, gegen den neuen Zaren zu wettern und brachte schließlich das Volk gegen ihn auf. Weil er den Russen die ihm vorschwebende Modernisierung nicht zutraute, holte er sich seine holsteinischen Vettern als Berater an den Hof und ernannte einen davon, Georg, Katharinas Onkel, zum Generalfeldmarschall der russischen Armee. Überzeugt davon, dass dieser die Russen auf den preußischen Standard bringen werde, entlohnte er ihn mit einem so fürstlichen Gehalt, dass dies die russischen Offiziere auf den Plan rief. Diese Elite fühlte sich von ihrem Zaren und seiner pöbelnden deutschen Offiziersriege wie Subalterne behandelt. Auch seine Ankündigung, gegen seinen persönlichen Erzfeind Dänemark in den Krieg zu ziehen, um sein geliebtes Holstein zu rächen und den Dänen Schleswig wieder abzujagen, stieß auf Verständnislosigkeit. Denn die russischen Interessen waren ihm bei seiner sinnlosen Säbelrasselei gegen Dänemark völlig gleichgültig. Was interessierte die Russen das kleine Holstein? Schließlich befand man auch sein rüpelhaftes Verhalten seiner Frau gegenüber als befremdlich. Einmal hatte er sie lauthals während eines Banketts vor allen Anwesenden mit seiner durchdringend scharfen Stimme als Dura, dumme Gans, beschimpft. Es war nicht nur diese Beleidigung vor dem ganzen Hofstaat, die ihr Tränen in die Augen trieb, sondern die Erkenntnis, dass sie ausgeschaltet werden sollte. Denn durch sein Verhalten machte Peter kein Hehl daraus, dass er sich Katharinas möglichst bald entledigen wollte. Ob Mord oder Klosterhaft, beides war ihm zuzutrauen. Schon als Großfürst hatte er des Öfteren verlauten lassen, dass er sie eines Tages scheren und einsperren lassen würde. Doch auch ihren Sohn Paul wollte er zu einem Bastard erklären. Peter träumte davon, endlich seine Geliebte, Elisabeth Woronzowa, vor den Traualtar zu führen. Im fernen Berlin sah man sich darum vor das schwierige Problem gestellt, der zukünftigen First Lady vorsorglich schmeicheln zu müssen. Der preußische König Friedrich II. Schickte der Woronzowa ein Blumenbukett aus Diamanten, das allerdings an der Palastschwelle mit dem dezenten Hinweis abgefangen wurde, dass solche kleinen Bouquets nicht den Geschmack der Petersburger Damen treffen. »Woher zum Teufel«, fluchte da der Preuße, »soll ich Bouquets zaubern, die so riesig wie Spaliere sind? Ich habe aus Berlin schicken lassen, was mir möglich war. Sagen Sie, was Sie wollen, entwerfen Sie meinetwegen ein spaliergroßes Teil, aber bedenken Sie, dass mein Land ausgeplündert und ruiniert ist.« Für Katharina aber bedeutete dies, dass man sie auch im Ausland bereits abgeschrieben hatte. Mit seinen Plänen machte Peter sich jedoch auch Feinde in den eigenen Reihen. Ausgerechnet die Schwester von Peters Mätresse, ein junges Mädchen namens Katharina Woronzowa-Daschkowa, bereits früh verheiratet mit dem Fürsten Daschkow, verehrte Katharina wie eine Göttin und war ihr völlig ergeben. Sie fand die Vorstellung ungeheuerlich, dass Peter die kluge und stets überlegt handelnde Katharina gegen ihre dümmliche und obendrein hässliche Schwester austauschen würde. Peters würdeloses, geradezu clowneskes Verhalten während der Trauerprozession für die tote Zarin Elisabeth tat ein Übriges, um ihn auch in der Öffentlichkeit vollends zu diskreditieren. Er hatte sich absichtlich im Trauerzug zurückfallen lassen, Grimassen geschnitten und war dann wieder mit seiner langen Schleppe dem Trauerwagen hinterhergerannt, was seine hochbetagten Schleppenträger gefährlich ins Straucheln brachte. Am 11. April 1762 wurde Katharina von einem Jungen entbunden. Behalten durfte sie auch ihn nicht. Dieses Mal aus politischen Gründen, denn er war ein Bastard. Alexei Grigorowitsch Bobrinsky, so wurde er genannt, wurde in die Obhut von Pflegeeltern gegeben. Nach dem Verlassen des Wochenbetts betrat Katharina wieder die politische Bühne. Sie war mittlerweile 33 Jahre alt und seit 18 Jahren in Russland. Sie spürte, die Zeit war reif. Eine Wahl hatte sie nicht. Es ging um Leben oder Tod. Peter hatte bereits den Haftbefehl gegen sie in der Schublade. Die Stimmen, die sie aufforderten, sich an die Spitze der Revolution zu stellen, verschafften sich immer lauter und zahlreicher Gehör bei ihr. Die Verschwörer, unter ihnen selbstverständlich die Orlovs, Kirill Rasumowski, der jüngere Bruder Alexeis, des früheren Favoriten der Zarin Elisabeth und seit jeher ein Verehrer Katharinas, trafen sich schließlich heimlich in den Räumen der jungen Fürstin Daschkowa. Würde die Sprache künftig auf Peter kommen, so einigte man sich auf den Codenamen Das Scheusal. Noch zögerte Katharina. Doch als am 27. Juni 1762 ein Offizier verhaftet wurde, der dem Kreis der Verschwörer nahestand, musste sie handeln. Peter III. Befand sich in seiner Residenz in Oranienbaum und ging seiner Lieblingsbeschäftigung nach. Auf einem künstlich angelegten See ließ er sich von zwei kleinen Galeeren eine Seeschlacht vorführen, während seine holsteinischen Truppen exerzierten. Katharina hatte sich in die weitläufigen Parkanlagen von Schloss Peterhof zurückgezogen, in den kleinen Palast Montplaisir, von dem aus sie den finnischen Meerbusen überblickte. Am Horizont konnte sie St. Petersburg ausmachen. Sie wusste, dass Grigori Orlov in den vergangenen Wochen und Tagen fieberhaft die Garderegimenter auf ihre Seite gebracht hatte. Sie selbst hatte noch mit geliehenem Geld von einem englischen Kaufmann nachgeholfen. Früh am Morgen des 28. Juni eilte ein narbengesichtiger Mann in der früheren Uniform der Preobraschensky-Garde durch den Park und klopfte an die Tür ihres Schlafzimmers. Katharina lag noch im Bett. In dem nächtlichen Besucher machte sie Alexei Orlov aus, den älteren Bruder ihres Geliebten. Es war soweit. Das war der Beginn des Putsches. Schnell streifte sie sich ihr schwarzes Trauerkleid über und eilte zur Kutsche. Man trieb die Pferde zur Eile an. Das Stadtzentrum von St. Petersburg lag gut 50 Kilometer entfernt. An der Stadtgrenze wurde sie bereits ungeduldig von Grigori Orlov erwartet. Auch er hatte die neue preußisch-blaue Uniform gegen die traditionelle grün-rote der Preobraschenska ausgetauscht. Ihr erstes Ziel war das Ismailowski-Regiment, das unter Oberst Kyrill Rasumowski stand. Die Soldaten waren überrascht, als sie Katharina erkannten. Mit klaren Worten, die zum Ausdruck brachten, dass Peter III. Sie und ihren Sohn Paul ermorden wolle, brachte sie dieses und schließlich auch die weiteren Regimenter hinter sich. Eskortiert von den Gardisten begab sie sich in die St. Petersburger Kathedrale der Heiligen Mutter von Kasan, wo sie eine eigenhändig verfasste Proklamation vorlesen ließ, der zufolge sie Alleinherrscherin war und ihr Sohn Paul ihr Nachfolger. Unter den ihr zujubelnden Gardisten stand ein junger Quartiermeister, der sie alle an Größe überragte. Er fiel ihr sofort auf. Ihre Blicke begegneten sich. Es war Grigori Alexandrowitsch Potjomkin. Damals ahnte sie noch nicht, dass dieser Mann eines Tages die große Liebe ihres Lebens werden sollte. Anschließend begab sie sich in den Winterpalast, wo ihr der Senat und die Heilige Synode den Treueeid leisteten. In aller Hast wurde schließlich ein Manifest gedruckt, das betonte, welche Gefahr Russland und der orthodoxen Kirche drohe und dass sie, Katharina, diese durch den Umsturz zum Wohle ihrer Untertanen abgewendet hätte. Am Abend des 28. Juni 1762 war Katharina in einer unblutigen Revolution auf den Zarenthron gelangt. Nun ernannte sie sich selbst zum Oberst des Preobrajenski-Regiments, schlüpfte in eine geborgte Uniform und ritt ihren Regimenten auf einem stattlichen Apfelschimmel voran. 14.000 Soldaten folgten ihr. In der Helligkeit des Dämmerlichts dieser mittsommerlich weißen Nacht erreichte der gewaltige Heereszug schließlich Oranienbaum. Angesichts der aussichtslosen Lage unterschrieb Peter III. Blass und ohne Protest seine Abdankungsurkunde. »Der lässt sich vom Thron verjagen, wie ein Kind, das man zu Bett schickt«, sollte sein großes Vorbild Friedrich II. Kopfschüttelnd kommentieren. Peter hatte nur den Wunsch, man möge ihn zusammen mit seiner Geliebten nach Holstein ins Exil schicken. Er wolle nichts weiter behalten als seinen Hund Mopsi, seinen Mohren Narziss und seine Geige. Er zitterte bei dem Gedanken, dass man ihn in der Festung Schlüsselburg internieren könnte, wo er den wahnsinnig gewordenen, abgesetzten Zaren Iwan eines Tages aufgesucht hatte. Doch zunächst wurde Peter nach Ropscha, einem Landsitz in der Nähe der Hauptstadt, gebracht. Der Hund, sein Diener Narziss und die Geige durften mit. Nicht jedoch die Geliebte. Katharina wollte sich nicht der Gefahr aussetzen, diese Affäre auch noch offiziell anzuerkennen und womöglich zu legalisieren. An Peters Ermordung, nur 8 Tage nach ihrer Machtergreifung, war Katharina nicht beteiligt, wohl aber Alexei Orlov. Die Nachricht über Peters Tod hatte etwas Ungereimtes. Ein hastig hingekritzelter Zettel Alexei Orlovs erreichte Katharina. »Mütterchen, barmherzige Kaiserin, wie soll ich erklären, beschreiben, was geschehen ist? Mütterchen, er weilt nicht mehr auf der Welt. Er kam bei Tisch in Streit mit einem seiner Bewacher, wir konnten sie nicht mehr auseinanderbringen, und schon war er nicht mehr.« Katharina war bestürzt, denn dieser heimtückische Mord würde auf sie das Licht einer Gattenmörderin und Usurpatorin werfen. Darum versuchte sie, den Mord so gut es ging als Krankheit zu vertuschen und schob schließlich ein Hämorrhoidalleiden vor. Dieses habe eine solch schwere Kolik verursacht, dass Peter trotz ärztlicher Hilfe schließlich verstorben sei. 2 Tage lang bate man den toten Zaren in seiner blauen Holsteiner Uniform im Alexander-Newski-Kloster auf, ehe man ihn dort beisetzte. Tausende von Russen defilierten an ihm vorbei. Am 12. August 1762 schrieb der Engländer Horace Walpole in einem Brief an den englischen Diplomaten Sir Horace Mann nach Florenz: Die Zarin Katharina erhielt Hilfestellung von einer Prinzessin Daschkow, einer noch nicht einmal 20-jährigen Nymphe und Schwester der Mätresse des Zaren. Diese Furie des Nordens und Priesterin der skythischen Diana hätte sogar noch ihren eigenen Bruder geopfert. Nicht nur in den Augen des übrigen Europas war Katharina, die ehemals völlig unbedeutende Prinzessin eines kleinen deutschen Duodez-Fürstentums, eine Thronräuberin, die sich nicht nur ohne jegliche legitime Grundlage die russische Zarenkrone angeeignet, sondern auch den Enkel Peters des Großen umgebracht hatte. Noch immer waren zwei legitime Anwärter auf den Thron in der Diskussion. Der eine war ihr eigener Sohn Paul, der andere war der namenlose Gefangene von Schlüsselburg, jener durch die lebenslange Isolation in der Haft wahnsinnig gewordene Kindzar Ivan VI. Letzterer sollte Katharinas Regierungsantritt nicht lange überleben. Bei einem gewaltsamen Befreiungsversuch Anfang Juli 1764 fand man den Leichnam des verwahrlosten 24-Jährigen in seiner Zelle. Es ist wahrscheinlich, dass er ermordet wurde. Der Geist des Brutus im Körper der Kleopatra, urteilte der französische Philosoph Diderot über sie. Während ihrer fast 34-jährigen Regierungszeit würden diese Stimmen allerdings verstummen. Die Russen verehrten ihre Herrscherin als ihr Mütterchen und verliehen ihr schließlich den Beinamen die Große. Anders als ihr ermordeter Gemahl zögerte Katharina nicht lange mit ihrer Reise nach Moskau. Sie wusste, was die traditionsliebenden Russen von ihr erwarteten. Nachdem sich die Aufstände und Tumulte, die nach dem Tod Peters III. Entstanden waren, einigermaßen gelegt hatten, begab Katharina sich nach Moskau. Am 22. September 1762 erschien sie in einem atemberaubenden Kleid aus Silberbrokat und einem goldenen Krönungsmantel mit Hermelinbesatz zu ihrer Krönung. Sie fand in der Mariä-Entschlafenskathedrale des Moskauer Kreml, der bedeutendsten Kirche Moskaus und dem traditionellen Krönungsort der Zaren statt. Sie verstand es, die Zeremonie, während der sie zur Zarin Katharina II. Gekrönt und gesalbt wurde, in einen Moment der Magie zu verwandeln. Im goldenen Glanz der Ikonen stand sie erhöht auf dem vom russischen Doppeladler gekrönten Zarinnenthron in ihrem funkelnden Ornat. Verheißungsvoll spiegelten die über 5000 Diamanten ihrer Krone das milde Licht der Kerzen. Ganz dem Ritual entsprechend setzte sie sich die Krone selbst aufs Haupt. Sie lächelte dabei. Sie dachte nicht daran, nur als vorläufige Stellvertreterin für ihren Sohn Paul zu regieren. Sie wollte die Alleinherrschaft. Endlich war sie am Ziel ihrer Träume. Mit großem Arbeitseinsatz wandte Katharina sich den Problemen in ihrem Land zu. Jeder Arbeitstag endete nach 15 Stunden. Sie arbeitete sich in die Staatsangelegenheiten ein, rief Kommissionen und spezielle Ausschüsse ins Leben, ernannte Sekretäre, die ihr unterstellt waren, und deren Aufgabe es war, sie jeden Morgen mit sämtlichen Depeschen und Nachrichten auf dem Laufenden zu halten, die aus dem riesigen Reich eingingen. Nikita Panin, der Erzieher ihres Sohnes Paul, wurde in ihren geheimen Kabinettsrat berufen und zum Außenminister bestellt. Natürlich hoffte die Kaiserin Österreichs, Maria Theresia, auf den Fortgang der von Friedrich II. So gefürchteten Schürzenverschwörung, aber Katharina sah dringendere Aufgaben im Innern, zumal der Krieg das Land bis an den wirtschaftlichen Ruin geführt hatte. Es galt zunächst, den Thron im eigenen Land zu sichern und die Interessen des Volkes, des Militärs, in Ostpreußen stand noch immer ein Truppenkontingent ohne Besoldung und mit Nachschubschwierigkeiten, der Kirche und der Höflinge zu berücksichtigen. Katharina löste den vorher ausgefertigten Allianzvertrag zwar auf, blieb aber bei dem Friedensschluss mit Preußen und beorderte ihr russisches Truppenkontingent zurück. Der Siebenjährige Krieg wurde schließlich am 21. Februar 1763 mit dem Frieden von Hubertusburg beendet. Die Bilanz des Krieges war erschreckend. Nur in Europa waren es über eine 500.000 Gefallene und Verwundete. Eine ähnlich hohe Zahl an Opfern gab es unter der Zivilbevölkerung. Staatsverschuldungen, zerrüttete Finanzen, nicht zuletzt war Frankreich insolvent geworden. Eine Schneise der Gewalt, Verwüstung und Zerstörung zog sich von Amerika bis Indien. Erreicht worden war gar nichts. Mit dem Frieden wurde der Status quo vor Kriegsbeginn wiederhergestellt. Mit ihrem Regierungsantritt hatte Katharina den ehemaligen Großkanzler Bestuschew aus seinem Exil zurückgerufen. Wie bereits früher holte Katharina sich gerne seinen Rat. Mit seinem früheren Amt wurde der inzwischen fast 70-Jährige jedoch nicht mehr betraut. Zum inneren Kreis ihrer Berater gehörten nun Grigori Orlov sowie Kyrill Rasumowski. Orlov, Intimus an der Seite der Zarin, trumpfte eines Tages in einer feuchtfröhlichen Runde inmitten seiner Kameraden auf. »Die ganze Revolution habe ich im Grunde allein durchgesetzt. Die Garde hängt dermaßen an mir, dass es von mir abhängt, ob Katharina nach Monatsfrist noch auf dem Thron sitzt.« Kyrill Rasumowski, sonst eher behäbig und zurückhaltend, sprang von seinem Stuhl auf. »Du bist ja toll«, rief er aus. »Wenn du das machst, legen wir dir binnen 14 Tagen deinen Kopf vor die Füße.« Katharina entschuldigte das prahlerische Wesen ihres geliebten Orlov mit seinem Mangel an Bildung, den er aber durch seine Treue und Zuverlässigkeit wieder wettmache. Ausländische Diplomaten runzelten die Stirn ob dieser Rechtfertigungsversuche. War ihnen doch längst zu Ohren gekommen, dass der schöne Orlov reihenweise Hofdamen in sein Bett schwatzte, während Katharina, liebesbedürftig bis zur Verwundbarkeit, seine Ausschweifungen so gut sie konnte vertuschte. Bestuschew riet Katharina zur Heirat mit Orlov. Vielleicht hoffte er auf diese Weise, den Aufschneider zur Vernunft zu bringen und andererseits Katharinas Position durch den Rückhalt in der Garde sichern zu können. Doch der kleine Nikita Panin fuhr dem greisen Ränkeschmied in die Parade. »Ich glaube kaum, dass sich die Russen von einer Madame Orlov regieren lassen.« Damit war das Thema auch für Katharina vom Tisch. Auch wenn der Geliebte stets an Katharinas Seite war, bestimmte sie alleine die Geschicke des Landes. Die Orlovs als politischer Faktor wiesen einen Konstruktionsfehler auf, denn Gehirn, Kraft und Charme vereinten sich nicht in einem von ihnen, sondern waren mit bewundernswerter Fairness auf die fünf Brüder verteilt. Diplomatischer als Simon Sebag de Montefiori in seinem Werk »Katharina die Große und Fürst Potjomkin« kann man einen Mangel nicht ausdrücken. Trotz ihres gewaltigen Arbeitspensums galt eine ihrer ersten Handlungen nach der Thronbesteigung auch einem ihrer treuesten Weggefährten, Stanislaus Poniatowski. Nur wenige Tage nach der Machtübernahme ließ sie ihn wissen, dass sie ihn nach dem Tod des gegenwärtigen Herrschers, Augusts des Dritten, zum künftigen König von Polen nominieren werde. Poniatowski war nicht sehr angetan, Polen war schwach, in sich selbst zerstritten. Nicht der König, sondern der Adel hatte das Zepter in der Hand. Der König diente lediglich als Repräsentant der Adelsrepublik. Auch wurde er gewählt. Wer dieses Land regieren wollte, musste sich mit den reichen, adligen Großgrundbesitzern, den eigentlichen Machthabern, arrangieren. Doch am Ende stimmte er zu. Mit der Krone auf dem Haupt glaubte er, sich seinen eigentlichen Lebenstraum erfüllen zu können. Der königliche Rang würde ihm endlich erlauben, Katharina zu heiraten. Denn noch immer liebte er sie. Und darum wäre er am liebsten sofort nach St. Petersburg aufgebrochen. Doch Katharina hatte ihr Herz längst Grigori Orlov geschenkt, ihrem draufgängerischen Königsmacher. Das Aufeinandertreffen Poniatowskis mit dem heißblütigen Orlov oder gar dessen skrupellosem Bruder Alexei galt es unter allen Umständen zu verhindern. Doch Poniatowski den polnischen Thron anzutragen, durfte gleich zwei Probleme auf einmal lösen. Sie könnte ihn in sicherer Distanz zu den Orlovs halten und zudem wäre er ihr zu Dank verpflichtet und allein dadurch ein ihr treu ergebener Verbündeter. Ein Marionettenkönig von ihren Gnaden würde ihr endlich die vollständige Kontrolle über Polen ermöglichen. Damit wäre Polen nicht mehr das alte Bollwerk und in europäischen Streitigkeiten das Zünglein an der Waage, sondern gleichsam eine russische Provinz. Am 7. September 1764 bestieg Poniatowski als Stanislaw II. August den polnischen Thron. Um seine Wahl nicht zu gefährden, hatte Katharina mittels Truppenaufmärschen die Muskeln spielen lassen. Doch eine Marionette wurde Stanislav zum Verdruss Katharinas nicht. Als Anhänger der Aufklärung sah er die dringende Notwendigkeit für Reformen. Diese gegen den Adel durchzudrücken, hieß zugleich, seine eigene Position zu stärken. Doch weder Katharina noch Friedrich II. Wollten ein reformiertes Polen, geschweige denn ein erstarktes polnisches Königtum. Schließlich kam es zu Aufständen. Polnische Katholiken drangsalierten die russisch-orthodoxe Bevölkerung, Weißrussen und Ukrainer. Die Katholiken wollten nichts von Katharinas Forderung nach Gleichberechtigung wissen. Darum ließ sie wieder einmal ihre russischen Truppen eingreifen. Dieser gewaltsam aufgezwungene Friede währte allerdings nur kurze Zeit. Denn nun mischten sich Österreich, Frankreich und auch noch die Osmanen ein, um polnische Adlige gegen die russische Protektoratsherrschaft aufzuwiegeln. Zum Verdruss von König Stanislav tobte alsbald auch noch ein blutiger Bauernkrieg. Sein Thron stand auf wackligen Beinen. Russland antwortete mit noch größerer Truppenstärke. Stanislav war verzweifelt, schrieb Katharina, dass die Krone, die sie ihm verschafft habe, ihn in sein Verderben führe. Entweder müsse er ihrer Freundschaft entsagen oder aber zum Verräter an seinem eigenen Volk werden. Die Polen setzten ihre letzte Hoffnung schließlich auf die Türken, die damals ihre direkten Nachbarn waren. Dies wurde ihnen zum Verhängnis. Die Russen vermittels der Türken vertreiben zu wollen, heißt, das Haus in Brand stecken, um die Mäuse loszuwerden, war die bittere Erkenntnis. Schon länger stand die Annexion polnischer Gebiete auf dem Wunschzettel Preußens. Russland, dessen Kräfte seit 1768 im Krieg gegen die Türkei gebunden waren, konnte unmöglich einen Zwei-Fronten-Krieg riskieren. Um ihre stärksten Nachbarn, Preußen und Österreich, zu beschwichtigen, bot Katharina ihnen schließlich an, Teile der unter russischem Protektorat stehenden polnischen Gebiete abzutreten. Allein die von Friedrich und Katharina als katholische Betschwester belächelte Maria Theresia zierte sich noch ein wenig. Lakonisch bemerkte Friedrich schließlich, sie weinte und nahm es hin. Und je mehr Tränen sie vergoss, desto mehr wollte sie ergattern. Die Beute wurde 1772 im Namen der heiligen Dreifaltigkeit zum ersten Mal geteilt. Dieser unverhohlene Zynismus sorgte für einigen Spott im Ausland. Polen schmolz um ein Viertel seiner ursprünglichen Größe. Noch zweimal sollte Polen unter den Mächtigen aufgeteilt werden, 1793 zwischen Russland und Preußen. Doch die verstümmelte Republik wagte einen letzten Aufstand. Es waren vor allem Leibeigene, die revoltierten und deren Hoffnung auf einen Umsturz des alten Systems von den Ereignissen der Französischen Revolution genährt wurde. Im Herbst 1794 belagerte der russische General Suworow Warschau. Als Vergeltungsmaßnahme gegen den Überfall auf eine russische Garnison ließ er an die 20.000 Männer, Frauen und Kinder wahllos abschlachten. Warschau ergab sich. Und Polen wurde ein drittes Mal geteilt. Wiederum waren es die alten Komplizen, Katharina und der preußische König Friedrich Wilhelm II., die ihren Landhunger damit stillten. Doch auch der neue habsburgische Kaiser Leopold II. Wurde Teil dieses Trio Infernale. König Stanislav musste abdanken. Im Oktober 1795 wurde Polen von der Landkarte getilgt. Erst 1918 sollte es als eine demokratische Republik wiedererstehen. Im eigenen Land regierte Katharina mit einer aufgeklärten und reformorientierten Geisteshaltung, die sich an den großen Philosophen der Aufklärung, Voltaire, Montesquieu, Diderot und Rousseau, orientierte. Ein Jahr nach ihrer Thronbesteigung erweckte ein aus Frankreich an ihren Sekretär adressierter Brief ihre Neugier. Als sie den Absender las, konnte sie nicht mehr an sich halten und entwand ihn ihm, Voltaire. Der Franzose war ihr Idol, dessen Bücher sie heimlich seit über 15 Jahren geradezu verschlungen hatte. Sie erlaubte sich eine Auszeit von den Regierungsgeschäften, setzte sich an ihren Schreibtisch und erfüllte sich einen Traum. Sie schrieb dem berühmten Mann zurück. Monsieur, ich beging eine Todsünde, als ich den Brief erhielt, der an meinen Sekretär adressiert war. Ich habe eine Menge Bittschriften liegen lassen. Ich habe das Glück mehrerer Menschen verzögert. So begierig war ich, ihn zu lesen. Dies war der Beginn einer umfangreichen Korrespondenz, die sich über 15 Jahre bis zu Voltaires Tod 1778 hinzog. Gleich in ihrem ersten Brief gestand sie dem großen Denker aus Frankreich, dass sie das Werk Peters des Großen fortführen wolle, nämlich Russland, das noch immer als rückständig galt, in die Moderne führen, es Europa ebenbürtig machen. Es schmerzte sie, mit welcher Verachtung Friedrich der Große über ihr Volk schrieb: »Der Geist der russischen Nation ist ein Gemisch von Misstrauen und Unredlichkeit. Das Volk ist dumm, trunksüchtig, abergläubisch und unglücklich.« Katharina aber wollte gefallen, für ihre Belesenheit, ihre Klugheit und ihr strategisches Können gelobt werden, Anerkennung finden unter den übrigen Herrschern Europas. Sie wollte allen beweisen, dass sie es besser konnte, dass sie nicht Russlands Fluch, sondern sein Segen war. Doch zugleich vertrat sie einen rigoros absolutistischen Herrschaftsanspruch, den sie mit der Größe und der Rückständigkeit Russlands begründete. In der Tat, vom Nordpol und vom Eismeer bis zu den Ufern des Schwarzen Meeres und von Litauen bis an die Grenzen von China erstreckt sich das ungeheure Gebiet des Russischen Reichs, beschrieb es wiederum Friedrich der Große. Er hatte recht. Dieses Reich, das sich über zwei Kontinente erstreckte, war ein Riese mit seinen von Dürre heimgesuchten Steppen, den baumlosen Eiswüsten der Tundra, der Taiga mit ihren Torfmooren, ihren unwägbaren Wäldern und dem bis in den Frühsommer gefrorenen Boden. In diesem Reich lebten und leben noch heute über 100 verschiedene Völker, ethnische Minderheiten wie die mongolischen Burjaten, die indigenen Altaier oder die nordostsibirischen Jakuten, umherziehende Nomadenstämme wie die Baschkiren oder die Nogaya gar nicht mitgerechnet. Sie alle sprachen unterschiedliche Sprachen, jedoch kein Russisch, hingen verschiedenen Religionen an und pflegten ihre eigenen Sitten und Bräuche. Viele lebten fernab jeglicher geordneter Besiedlung. Nachrichten waren oft monatelang unterwegs. Vom Westen bis in den äußersten Osten brauchte man für die Durchquerung über 6 Monate. Ganz zu schweigen von den Gefahren, die in dieser unermesslichen Weite lauerten. Es gab keine erschlossenen Verkehrswege. Nicht nur darum gestaltete sich alles schwierig und zäh. Auch war nicht nur das Rechtssystem veraltet und bedurfte dringender Reformen, es gab auch keine einheitliche Verwaltung. Die mangelhafte medizinische Versorgung in den Dörfern hatte eine erschreckend hohe Kindersterblichkeit zur Folge. Von 15-20 Kindern einer Bauernfamilie überlebte oft nur ein einziges oder manchmal 2 oder 3. Es mangelte an Doktoren, Wundärzten und Apotheken. Die wenigen Mediziner, die es gab, hatte der 7-jährige Krieg mit sich geführt, Lazarettärzte für die Versorgung der Verwundeten. Ihre Kenntnisse hatten sie an ausländischen Universitäten erworben. Diesem Missstand sagte Katharina vehement den Kampf an und rief 1763 die erste medizinische Hochschule Russlands an der Moskauer Universität ins Leben. Doch nicht nur das. Sie verfügte auch den Bau von Krankenhäusern für die Zivilbevölkerung in den Provinzen des Landes. Um ihren Glauben an den medizinischen Fortschritt zu beweisen, ließ sie sich denn auch 1768 von dem englischen Arzt Dr. Thomas Dimmesdale zusammen mit ihrem Sohn Paul, Grigori Orlov und ihrem Hofstaat unter großem öffentlichem Pomp als erste Frau in Russland gegen Pocken impfen. Auch das Bildungssystem erwies sich für eine belesene Frau wie Katharina als erschreckend rückständig. Es gab so gut wie keine Schulen, geschweige denn die dafür erforderlichen Lehrer. Bereits 2 Jahre nach ihrem Regierungsantritt gründete sie darum in den Städten erste Volksschulen und Gymnasien und legte erstmalig fest, dass die Erziehung von Kindern ab 6 Jahren zu beginnen habe und für beide Geschlechter, Jungen wie Mädchen, gelte. Der Schulbesuch war kostenfrei und freiwillig. Mädchenerziehung war eine Neuerung und in Russland nicht üblich. Wie wichtig ihr diese war, unterstrich sie mit der Gründung des Smolny-Instituts in St. Petersburg, der kaiserlichen Erziehungsanstalt für Mädchen. Sie stand sowohl Töchtern des Adels als auch des Bürgertums offen. Voltaire interessierte sich lebhaft für die Mädchenschule, witzelte aber auch über Katharinas Amazonenbataillon, unter dem er sich Tragödien und Komödien deklamierende Schülerinnen vorstellte. Ich unterstelle aber nicht, dass sie die Männer verbannen. Amüsiert antwortete Katharina: Ich weiß nicht, ob das Mädchenbataillon, wie Sie es nennen, Amazonen hervorbringen wird. Aber wir sind weit davon entfernt, Nonnen aus ihnen zu machen, die vor lauter Litaneien nachts in der Kirche schwindsüchtig werden. Wir erziehen sie, weder prüde noch kokett, aber liebenswert und imstande, ihre Kinder zu erziehen und mit Sorgfalt einen Haushalt zu führen. Innerhalb von 15 Jahren hatte sie die Zahl der Volksschulen von anfänglich 6 auf 316 erhöht. Für Katharina beschränkten sich Wissenserwerb und Bildung nicht auf die Oberschicht, sondern mussten für alle gelten, auch für Bauernkinder. 30% machten diese immerhin aus, Kinder aus dem Mittelstand dagegen 22%. Schließlich gab es auch noch die Leibeigenen, und in Katharinas Reich war dies jeder Zweite. Bereits im ersten Satz von Rousseaus Contrat social hatte sie zu lesen bekommen, dass der Mensch frei geboren wurde und doch in Ketten liege. Leibeigenschaft, die erst mit der Deklaration der Menschenrechte und später durch den Würdeparagraphen geächtet wurde, galt damals noch als gottgegebenes Schicksal. Nur wenige nahmen Anstoß an dieser gesellschaftlichen Wirklichkeit, selbst an der mit ihr einhergehenden Willkür und Grausamkeit. Katharina aber nahm Anstoß und stand der Leibeigenschaft kritisch gegenüber. Mit großem Elan begann sie intensiv an einem umfangreichen Gesetzeswerk zu arbeiten. Dieser Nakas, die kaiserliche Instruktion, war für die damalige Zeit sehr fortschrittlich, beziehungsweise sogar radikal. »Mit diesen Grundsätzen kann man Mauern einreißen«, bescheinigte ihr Nikita Panin nicht ohne Bedenken. In Frankreich verbot man das Werk daher lieber gleich. Man sah die Sprengkraft, die in diesen liberalen Gedanken lag. Gedanken, die sie, wie Katharina zugab, Montesquieu und anderen Vordenkern abgeschaut hatte. Sie wollte Leibeigenen gestatten, Eigentum zu besitzen und sich ihre Freiheit zu erkaufen. Doch die Leibeigenschaft einfach abschaffen konnte auch sie nicht, und so sollte das Werk am Ende nur eine gut gemeinte Absichtserklärung bleiben. Das 1919 geprägte Bonmot Max Webers hätte übrigens auch von Katharina stammen können, nämlich, dass Politik ein langsames Bohren harter Bretter mit Leidenschaft und Augenmaß sei. Es zeugt von ihrer Schlauheit, dass sie den vermeintlich schwarzen Peter in der Frage des Umgangs mit der Leibeigenschaft zunächst dem toten Peter zuschob. Wir erinnern uns, dieser hatte kirchliches Grundeigentum verstaatlicht und die Kirche dem Staat unterstellt. Nun war die Verordnung in der Welt und umgesetzt worden. Freilich hatte Katharina die Maßnahme zunächst kritisiert, schließlich brauchte sie den Rückhalt der Kirche. Doch dann besann sie sich und schob dringlichere Aufgaben vor. Die Kirchenoberen mussten schließlich enttäuscht feststellen, dass Katharina das einmal Begonnene ihres toten Gatten sogar noch weiter treiben würde. Gegen diese Kirchenräuber erhob sich alsbald der Erzbischof von Rostow als Wortführer des anschwellenden Protests, der bedrohlich gegen das noch wackelige Machtgefüge der neuen Zarin brandete. Umgehend antwortete die Staatsgewalt mit der Verbannung des Erzbischofs in ein abgeschiedenes Kloster. Er musste schwere körperliche Arbeit verrichten. Still hielt er dennoch nicht. Katharina sei eine Usurpatorin, das Blut des rechtmäßigen Zaren Iwans des VI. Klebe an ihren Händen. Nun reichte es. Katharina sah nur noch einen Weg, den der Gewalt. Er wurde zu einem namenlosen Gefangenen, dessen Wachen man anwies, ihn umgehend zu knebeln, sollte er es wagen, den Mund aufzumachen. Diese brutale Behandlung eines allgemein bekannten und beliebten Würdenträgers durch die Staatsgewalt würde heutzutage Stürme der Entrüstung auslösen. Katharina indes erhielt Lob dafür. Und dies von einem, der auch heute noch in der ersten Riege fortschrittlicher Denker rangiert, Voltaire. Denn die Kirche war für ihn die Niedertracht in Person. Heuchlerisch, moralisch äußerst fragwürdig, weit entfernt von den Geboten der Armut und Barmherzigkeit. Ihre angebliche Mildtätigkeit, so der Franzose, sei durch die Haltung von Leibeigenen längst ad absurdum geführt worden. Schließlich, so hatte sich der Aufklärer empört, seien auch die grausigen Exzesse der Inquisition gegen Andersgläubige auf das Konto der Kirche gegangen. Voltaire war einer der Autoren der berühmten Enzyklopädie, herausgegeben von Diderot und D'Alembert. Nach Bekanntwerden der ersten Artikel fiel das Werk in Frankreich der Zensur anheim und wurde alsbald verboten. Katharina, darüber entsetzt, bot Diderot 1752 an, es in Russland zu vervollständigen und schließlich drucken zu lassen. Das ehrgeizige Jahrhundertprojekt hatte sich zum Ziel gesetzt, das gesammelte Wissen seiner Zeit kritisch kommentiert zu veröffentlichen. In einem von Voltaire verfassten Artikel über Sklaverei verewigte er Katharina in den Questions sur l'Encyclopédie mit folgender Lobeshymne: In Russland hat die Kirche seit kurzem eine weitaus respektablere Qualität gewonnen, nachdem die Kaiserin Katharina II. Sie der Sorge um ihre irdischen Güter entbunden hat. Sie hat ihr nämlich 400.000 Sklaven abgenommen, die der Kirche gehörten. Die Kirche bezieht heute ihren Lohn aus der kaiserlichen Schatulle, ist vollständig der Regierung unterstellt und wird von vernünftigen Gesetzen in Schach gehalten. Kurzum, sie kann nur noch Gutes tun. Ganz so wohltätig und fortschrittlich, wie ihr Bewunderer aus Frankreich dies beschrieb, gestaltete sich Katharinas Politik jedoch nicht. Denn die aus kirchlichem Besitz befreiten Leibeigenen waren nun keineswegs frei, sondern lediglich zu Staatsbauern gemacht worden. Sie lebten in Dörfern oder auf Gütern, die staatliches Eigentum waren. Das heißt, sie konnten zusammen mit einem Grundbesitz an hohe Beamte als Belohnung vergeben werden oder aber zur Arbeit in der Landwirtschaft, im Heer oder bei staatlichen Projekten zwangsverpflichtet werden. Katharina selbst würde sich ihrer bald willkürlich bedienen. So scheute sie nicht davor zurück, Land und Menschen, man sprach von Seelen, an Adlige, zumeist aber an ihre abgelegten Liebhaber oder ehemalige Favoriten, nach Gutdünken zu verschenken. Es blieb also vieles beim Alten. Im Übrigen hatten auch ihre adligen Berater die radikalen Passagen in ihrer kaiserlichen Instruktion, allen voran diejenigen über die Leibeigenschaft, am Ende so zusammengestrichen und geändert, dass von den anfangs liberalen Forderungen nicht mehr viel übrig geblieben war. Die geänderte Instruktion wurde schließlich der gesetzgebenden Kommission vorgelegt, die im Juli 1767 in Moskau zusammentrat. Auch diese war eine neue Einrichtung, ebenso auf den Gedanken der Aufklärung gründend, dass ein Souverän der Stimme seines Volkes Gehör schenken sollte, indem er seine Vertreter anhört. Katharina lud, im Gegensatz zu ihren Vorgängern, neben Vertretern des Adels und der Stadtbewohner auch Bauern und ethnische Minderheiten wie Tataren zu ihrer Versammlung ein. Die erste Sitzung leitete Grigori Orlov, der den Beginn ihres 60-seitigen Nackers den Deputierten laut vorlas. Die kaiserliche Instruktion begann mit dem Satz: Russland ist ein europäisches Land. Es war eine reine Absichtserklärung, die jedoch diejenigen provozierte, die sich die alten langen Bärte wieder hatten wachsen lassen. Katharina würde sie als Symbol der Rückständigkeit, genau wie ihr Vorbild Peter der Große, erneut abschneiden. Ihre Reformpläne betrafen den Senat und die Gouvernementsverwaltung, den zügigen Ausbau von Krankenhäusern und Schulen sowie die Säkularisierung von Kirchengütern. Hart trafen ihre Reformen vor allem die gierigen Schuwalows, die sich unter Zarin Elisabeth jede Menge Monopole zugeschanzt hatten. Diese wurden von Katharina beseitigt und stattdessen allgemeine Handels- und Gewerbefreiheit eingeführt. Jedermann durfte nun seine eigene Manufaktur gründen. Was sie allerdings beibehielt, war die soziale Ordnung, deren Umkrempelung für gewaltigen Sprengsatz gesorgt hätte. und wahrscheinlich hätte dies ihre noch junge Regierung nicht überlebt. So gestand sie dem Adel die bereits unter ihrem ermordeten Gatten zugestandene Dienstfreiheit zu und darüber hinaus die Verfügungsgewalt über die Leibeigenen. Denn es waren zwei Säulen, die ihren Thron stützten, Adel und Militär. Würde sie es wagen, an deren Macht zu rütteln, wäre ihr baldiger Sturz besiegelt. Sie wusste, was sie ihnen schuldig war. Ihre Liberalität beschränkte sich darum auf das Machbare, wenngleich sie in ihrem Nakas auch unmissverständlich klarmachte, dass ihr als alleinige Herrscherin unumschränkte Gewalt zustand. Katharina war die Zarin und wollte sich darum gerne als die alleinige Quelle dessen sehen, was das Glück der Untertanen, Freiheit, Reichs- und Volksmacht ausmachte. Die Weite des Russischen Reichs und Autokratie bedingten sich schließlich gegenseitig. Ein Gedanke, der auch sicher den heute Herrschenden in Russland näher liegt als westliches Demokratiedenken. Denn die Demokratie würde sicher doch nur so lange halten können, wie sie durch ökonomischen Erfolg abgesichert war und ihre davon profitierenden Bürger sich in Reichtum und Sicherheit wenden. Russland war damals dünn besiedelt, ganze Landstriche lagen brach. Das riesige Land zählte gerade einmal 15,5 Millionen Einwohner. Für die Urbarmachung der unbevölkerten Landstriche sah Katharina nur eine Lösung: Zuwanderung. Am 22. Juli 1763 verfasste sie darum ein Einladungsmanifest, das in mehrere Sprachen übersetzt und in ausländischen Zeitungen veröffentlicht wurde. Es versprach zahlreiche Privilegien wie Religionsfreiheit, lokale Selbstverwaltung, Steuerfreiheit für 30 Jahre, Befreiung vom Militärdienst, Gewährung von zinslosen Darlehen und sogar Reisegelder ab der russischen Grenze bis zum Ansiedlungsort. Katharinas Einladung stieß auf offene Ohren. Zehntausende folgten ihr, allen voran deutsche Aussiedler aus süddeutschen Fürstentümern. Doch auch einige Franzosen, Holländer und Schweden kamen. Der siebenjährige Krieg hatte diese Menschen ihrer Existenz beraubt. Mit dem letzten Rest Hoffnung, der ihnen noch geblieben war, zogen sie in den Osten mit dem unbekannten Ziel der Gebiete um die Wolga. Doch es sollte sich nicht als das versprochene, gelobte Land erweisen, in dem Milch und Honig flossen. Es wurde ihnen rasch bewusst, dass hier weniger ihre erlernten Handwerkskünste gefragt sein würden, sondern dass sie alle zu Bauern gemacht werden sollten. Was sie zudem erwartete, war eine unwirtliche Gegend, überall Wildnis, eintönige Landschaften mit vertrockneten Steppen und kargem Boden. Der nahende Winter zeigte sich bereits durch die kaltschneidenden Böen, die ihnen ins Gesicht und durch die dünne Kleidung fuhren. Ausgehungerte Wolfsrudel kündigten mit durchdringendem Geheul den Beginn ihrer Jagd auf frisches Fleisch an. Die erschöpften Pferde der Siedler wieherten, scharrten mit den Hufen und begannen nervös zu schnauben. Angesichts dieser bedrohlichen Leere blieben die Aussiedler vor Schreck einfach auf ihren Wagen sitzen. Nach den Entbehrungen der langen Reise war die Ankunft im Wolga-Gebiet ein Schock. Viele sollten nicht überleben. Was Krankheiten, Missernten und Hungerjahre nicht schafften, vollendeten Reiternomaden aus dem Osten. Sie überfielen die neuen Dörfer, raubten deren Einwohner aus oder versklavten sie. Doch die Wolgadeutschen erwiesen sich als zäh und fleißig. Am Ende hatten sie über 100 neue Ortschaften gegründet. Russland hatte nach zwei Kriegen gegen das Osmanische Reich und nach der Annexion des Krimkhanats 1783 Gebiete nördlich des Schwarzen Meeres dazugewonnen. Die ersten Siedler, die mit ihren Familien dorthin zogen, kamen 1787 auf Einladung von Katharinas Günstling Potjomkin aus Westpreußen, später auch aus dem Westen und Süden Deutschlands. Viele Glaubensflüchtlinge waren darunter, vor allem Mennoniten, die aus der Reformation hervorgegangen waren. Sie galten als vorbildliche, fleißige Landwirte. Und ganz ihrem Ruf gemäß hatten sie auch in kluger Vorausschau gleich ihr eigenes Arbeitsgerät und Vieh mitgebracht. Nach den grauenhaften Erfahrungen, die die Wolgadeutschen hatten erleben müssen, war nun auch die russische Regierung klüger geworden. Von Anfang an erhielten diese Zuwanderer dank Potjomkins Besiedlungspolitik großzügige Landzuweisungen und auch ansonsten viel mehr Freiheiten und Unterstützung, so dass diese Strategie im Schwarzmeergebiet am Ende erfolgreich verlief. Doch die Kehrseite der Medaille offenbarte auch eine zutiefst rassistische Politik. Für die neuen Siedler wurden die auf der Krim ansässigen Tataren massiv verdrängt. An die 100.000 mussten schließlich weichen. Doch würden die im orthodoxen Glauben tief verwurzelten Russen andersgläubige Fremde tolerieren? Schon in ihrer großen Instruktion hatte Katharina Toleranz gefordert, um die öffentliche Ruhe zu wahren. Angesichts der vielen religiösen Minderheiten im Land, aber auch um die Auseinandersetzung mit muslimischen Tataren zu schlichten, erließ sie im Juni 1773 ein Toleranzedikt, das allen religiösen Bekenntnissen im Russischen Reich Freiheit garantieren sollte, mit Ausnahme von Juden, die seit der ersten Teilung Polens in großer Zahl auch im Russischen Reich vertreten waren. Die von Katharina ins Leben gerufene Kommission tagte noch über 200 Mal. Doch das erhoffte Ziel, eine einheitliche Gesetzgebung zu schaffen, wurde nicht erreicht. Denn von seinem gefährlichsten Nachbarn aus, dem Osmanischen Reich, beobachtete man mit Argwohn die seit Peter dem Großen ständig Richtung Südgrenze vorrückenden Russen. Mit Vorliebe hatte man dort anfangs Wehrbauern und Kosaken angesiedelt, ursprünglich nomadische Volksstämme, die an das entbehrungsreiche Leben am Rande der großen Steppen gewohnt waren. Sie waren aus den mongolischen Reiterheeren hervorgegangen, ein streitbarer, aufständischer und gefürchteter Menschenschlag. 1768 kam es zu einem Grenzzwischenfall, dessen Anlass mit den Konflikten in Polen vor der ersten Teilung zusammenhing. Der osmanische Sultan erklärte Russland den Krieg. »Welch schwachsinniger Hochmut in diesem mit einem Federturban gezierten Kopf! Die Barbaren verdienen, von einer Heldin bestraft zu werden, schon wegen der Geringschätzung, die sie bisher für Damen hatten. Es ist klar, dass Leute, die die schönen Künste nicht achten und ihre Frauen einsperren, ausgerottet werden müssen«, feuerte Voltaire Katharina in zwei Briefen 1768 und 69 an. Der Kriegsausbruch legte die Arbeit der Großen Kommission schließlich lahm. Kurz nach ihrer Thronbesteigung hatte Katharina sich des jungen Gardisten erinnert, der ihr bereits inmitten des Trubels der Revolte und ihrer Machtergreifung in St. Petersburg aufgefallen war, Grigori Potjomkin. Der riesenhafte 23-Jährige mit dem wallenden braunen Haar war nicht nur äußerst attraktiv, schön wie Alkibiades, schwärmte die Zarin, er war auch intelligent und von weitreichender Bildung. Er war zudem noch originell, sehr unterhaltsam und ausgesprochen witzig. Zu diesen Attributen gesellte sich noch ein ganz besonderes Talent. Er konnte Stimmen imitieren. Eines Tages gab er Anweisungen vor versammeltem Hofe zum Besten. Er sprach dabei mit leicht deutschem Akzent in einem nicht zu verkennenden Sprachrhythmus und eindeutig zuzuordnender Stimmlage. Während die so Angesprochenen ob dieser Frechheit erstarrten, brach die so treffend imitierte derweil in schallendes Gelächter aus. Katharina erhob den jungen Unterleutnant wenig später zu ihrem Kammerjunker. Damit kam er ihr näher als so manch anderer und begann alsbald sie zu umwerben. Er tat dies so offensichtlich und unverhohlen, dass nicht nur andere Höflinge dies bemerkten, sondern vor allem einer, der mit seiner eigenen Bierschenken- und Bordellvergangenheit dem Überflieger wenig entgegenzusetzen hatte, Grigori Orlov. Längst hatte er das Messer gegen den Rivalen gewetzt, der sich frech seiner Katharina näherte, vor ihr auf die Knie fiel, ihr die Hand küsste und ganz ungeniert seine Liebe gestand. Und sie? Statt Potjomkin zurechtzuweisen und zu entfernen, kokettierte sie auch noch mit ihm. Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis er der rasenden Eifersucht Orlovs zum Opfer fallen würde. Und so geschah es. Orlov bat Potjomkin, den Nichtsahnenden, eines Nachts zu sich, er wolle noch eine Runde Billard spielen. Prompt tappte Potjomkin in die Falle. Die beiden Brüder Orlov, Grigori und Alexei, schlugen ihn derart zusammen, dass sein linkes Auge verletzt wurde. Ein Kurpfuscher besorgte den Rest, das Auge eiterte, und war verloren. Der einäugige Potjomkin, einst Katharinas Alkibiades, wurde nun von den triumphierenden Orlovs als Zyklop, der einäugige Riese aus der Odysseus-Sage, verspottet. Die Orlovs hatten ihr Territorium noch einmal verteidigen können. Potjomkin, entstellt und gedemütigt, zog sich vom Hof in ein Kloster zurück und leckte seine Wunden. 18 Monate lang tauchte er unter, ehe Katharina ihn an den Hof zurückrufen ließ und in ihre gesetzgebende Kommission einsetzte. Er wurde zum Vormund exotischer Völker ernannt und war damit für Tataren, Kalmücken und andere ethnische Minderheiten verantwortlich. Eine Aufgabe, die er mit großem Respekt und Verständnis wahrnahm, was ihm später als Feldherr zugutekommen sollte. Doch seine endgültige Chance sah er mit Ausbruch des Russisch-Türkischen Krieges am 25. September 1768. Inständig bat er Katharina, ihn zur Armee abzukommandieren. Seine Vorliebe gelte der Kavallerie. Sie erfüllte ihm diesen Wunsch, und die große Katze Potjomkin, später sollte Katharina ihn mit Tiernamen geradezu überschütten, ging, wie seine Zarin auch, auf die Jagd nach den osmanischen Mäusen. Jetzt hat man die Katze, welche schlief, aufgeweckt. Und jetzt wird die Katze die Mäuse jagen, schrieb sie an einen ihrer Generäle ins Ausland. Wie Voltaire träumten auch Potjomkin und Katharina davon, Konstantinopel zur Hauptstadt des Russischen Reiches zu machen. Mochte auch Friedrich II. Spotten, dass dieser Krieg ein Krieg der Einäugigen und der Blinden sei, angesichts der mangelhaften Ausbildung der Regimenter ein durchaus berechtigter Einwurf. Zudem kam ihre zahlenmäßige Unterlegenheit und das unbrauchbare Kriegsgerät. Doch nach anfänglichen Verlusten wendete sich bald das Kriegsglück zugunsten der russischen Armee unter ihren Generälen Rumjantsev und Suwarow. Dank der russischen Landgewinne in diesem Krieg würde auch Potjomkin sich als hervorragender Stratege und unerschrockener Kämpfer beweisen und als Kriegsheld aus ihm hervorgehen. Das eigentliche Heldenstück aber erbrachte ein anderer, Alexei Orlov. Er war es, der zusammen mit seinem Bruder Grigori Katharina den Vorschlag unterbreitete, eine Flotte ins Mittelmeer zu senden. Sie war nicht überzeugt. Denn 3 Jahre zuvor hatte sie sich selbst ein Bild ihrer Kriegsflotte in Kronstadt, der St. Petersburg vorgelagerten Festung in der Ostsee, gemacht. Das sei keine Armada, was sie da besäßen, sondern eine jämmerliche Heringsflotte, gab sie spöttisch zu bedenken. Doch Alexei Orlov ließ nicht locker. Schließlich beauftragte Katharina ihn mit dem zügigen Ausbau der Flotte und übergab ihm das Kommando. Ihre eigenen russischen Marineoffiziere ergänzte sie noch um 30 Briten. Ab Mitte Juli 1769 liefen die ersten russischen Geschwader unter Segel aus Kronstadt aus. Immer neue folgten, beladen mit Nachschub, Nahrung, Waffenvorräten. Über 5000 Meilen ging der Weg. Über Jütland, das gefährliche Kattegat, weiter um den windumtosten Skagerrak in die Nordsee, den Ärmelkanal hinab, durch die Straße von Gibraltar bis ins östliche Mittelmeer. Die türkische Flotte lag vor der Insel Chios, als am westlichen Horizont eine Armada von 14 Schiffen unter vollen Segeln auf sie zuhielt. Der türkische Admiral traute seinen Augen nicht. Die Schiffe segelten unter dem Andreaskreuz, der kaiserlichen Flagge Russlands. Am nächsten Morgen sollte der türkische Sultan die schlimmste Niederlage seit der Seeschlacht von Lepanto im Jahr 1571 erleben. Vor Tscheschme wurde seine gesamte Flotte von den Russen verbrannt. Die Seeschlacht von Tscheschme und die Landgewinne der Russen am unteren Don, an der Donau und auf der Krim führten schließlich zur Kapitulation der Hohen Pforte. Im August 1774 wurde der Frieden von Kütschük-Kainaka geschlossen. Russland hatte zwar nicht Konstantinopel eingenommen, doch trotzdem erreicht, was es wollte. Es hatte seinen ersehnten Zugang über das Asowsche ins Schwarze Meer bekommen. Das Khanat der Krim wurde vom Osmanischen Reich losgelöst und für unabhängig erklärt. Der alte Khan, ein Protégé der Türken, wurde durch einen russlandfreundlichen ersetzt. Nun konnten russische Handelsschiffe ihre Fracht auch durch den Bosporus und die Dardanellen ins Mittelmeer bringen. Zudem wurde Katharina auch Schutzherrin der orthodoxen Christen im Osmanischen Reich, die bislang Verfolgungen erlitten hatten. Neben Minaretten sollten in Konstantinopel nun auch russisch-orthodoxe Kirchen gebaut werden. Nach seiner Rückkehr begab sich Potjomkin sofort nach St. Petersburg. Er hatte gehört, dass Grigori Orlow nicht mehr der Günstling der Zarin sei. Er war gerade im Begriff, die Treppe im Winterpalast zu erklimmen, als ihm der Rivale entgegenkam. »Etwas Neues?«, fragte Potjomkin. »Nein. Abgesehen davon, dass ich auf dem Weg nach unten bin und ihr auf dem Weg nach oben«, erwiderte Orlow gereizt. Der Seemannstyp Orlow, er liebte ihn so gut wie in jedem Hafen eine Braut, hatte ausgedient. Katharina brauchte einen zuverlässigen Bündnispartner an ihrer Seite, einen, der sie nicht ständig mit Szenen und Affären nervte. Allerdings hatte sie nach wie vor allen Grund, Orlow dankbar zu sein. In Moskau wütete 1771 die Pest. Soldaten hatten sie aus dem Krieg eingeschleppt. Täglich fielen an die 900 Menschen der Epidemie zum Opfer. Es stank bestialisch nach verwesendem und verbranntem Fleisch. Allerorten stapelte man die Toten zu Leichenbergen, um sie aus hygienischen Gründen zu verbrennen. Todesfurcht machte sich breit. Selbst an der wundertätigen Ikone der heiligen Jungfrau glaubte man, Pestbeulen ausgemacht zu haben. Es war Grigori Orlow, der sich unter Einsatz seines Lebens der in Panik und Chaos versinkenden Stadt angenommen hatte. Er kümmerte sich um Quarantänehäuser und medizinische Versorgung und sorgte schließlich für Ruhe in der aufgebrachten Bevölkerung. Katharina dankte ihm für diese Tat. Sie fand ihren Weggefährten Orlow, wie übrigens alle ihre Liebhaber, mehr als großzügig ab und ließ ihm sogar einen Triumphbogen für seinen heldenhaften Einsatz errichten. Er schenkte ihr im Gegenzug den Orlow-Diamanten, einen der heute wertvollsten Steine der Welt. Er schimmert in bläulichem Grün und wiegt über 189 Karat. Allein dieses großzügige Geschenk sollte ihm nichts nützen. Ihr Schlafzimmer blieb hinfort für ihn verschlossen. Aber auch für den aufstrebenden Potjomkin blieb dieses zu seiner Enttäuschung zunächst versperrt, denn Katharina hatte den leeren Platz Orlows durch einen jungen, etwas schlichten Höfling als Trost ihrer einsamen Kriegsnächte besetzt, den 28-jährigen Fähnrich Alexander Wassiltschikow. Jetzt, da Potjomkin allerdings wieder im Lande war, erschien ihr der brave Favorit plötzlich sterbenslangweilig. Doch ändern konnte sie an der Situation nichts. Zu sehr war sie politischen und wirtschaftlichen Zwängen ausgesetzt, die eine Handlung aus reiner Leidenschaft heraus verboten. Potjomkin, zutiefst gekränkt, zog sich in ein Kloster zurück und verkündete Katharina, dass er allem Weltlichen entsagen wolle. Während Katharinas Armeen noch in den Kämpfen gegen die Osmanen verwickelt waren, trat im September 1773 eine Gefahr ganz anderer Art aus dem Schatten ihres getöteten Gemahls. Es waren Kosaken, wilde Reiterheere, die sich mit anderen Bevölkerungsstämmen zusammentaten. Tataren und Kalmücken befanden sich unter ihnen, auch Altgläubige, sogenannte Raskolniki, ja sogar muslimische Baschkiren. Die Wogen dieser barbarischen Volksstämme Halbasiens waren von solch elementarer Gewalt, dass sie den Zarenhof einfach hinwegspülen konnten. Sie kamen aus dem Westen Sibiriens und sammelten sich an den Steppengrenzen, getrieben von Wut und Erbitterung gegen Katharinas Herrschaft, ausgehungert vom Krieg gegen die Türkei, der ihnen seinen Tribut gnadenlos abverlangte. Nichts hatte die Deutsche geändert. Im Gegenteil, die Leibeigenschaft hatte sie noch ausgedehnt. Wie Sklaven wurden sie gehalten. Für ein leibeigenes Bauernmädchen zahlte man 10 Rubel, dagegen für Windhunde Hunderte und Tausende Rubel. In Zeitungen wurden Leibeigene neben Pferden, Schweinen und Schafen angeboten. Doch nun standen die geknechteten Massen auf. Ihr Anführer behauptete, Zar Peter III. Zu sein. Er habe den Mordversuch damals überlebt. Und nun sei er gekommen, diese deutsche Satanstochter vom Thron zu verjagen. Er vertrete die wahren Werte des alten Russlands. Tatsächlich war er ein Kosak, weder des Lesens noch des Schreibens kundig. Geboren war er 1740 am unteren Don. Der einstige Armeedeserteur und Häftling hieß Jemeljan Pugatschow. Klein und stämmig, mit zottligem Bart, war sein Gesicht eine unebene Landschaft aus Kratern und Beulen, voller Hässlichkeit. Er hatte keinerlei Ähnlichkeit mit Peter den Dritten, aber das schien niemand zu bemerken. Nur zu gerne hörte das Volk auf ihn und wollte in ihm den lange ersehnten Heilsbringer ausmachen. Er versprach das Blaue vom Himmel. Er war der silberzüngige, gnädige, sanftherzige russische Zar, bemerkt Simon Sebag Montefiore. Doch wer sich Pugatschow und seinen Rotten entgegenstellte, der bekam ihre Grausamkeit zu spüren. Gutsherren wurden gefoltert und vor ihren Häusern aufgehängt, während die völlig verängstigten Frauen und Mädchen die Rebellen bedienen mussten, ehe sie vergewaltigt, zwangsverheiratet oder zu Tode geprügelt wurden. Pugatschow, in einen roten, goldbordürten Kosakenkaftan gekleidet, spielte sich in den eroberten Dörfern als Herr über Leben und Tod auf. Die übrigen Dorfbewohner, eingeschüchtert und verängstigt, wurden stumme und widerstandslose Zeugen der Verbrechen. 100 Rubel zahlte der selbsternannte Zar für jeden toten Adligen. Pugatschow hinterließ eine Spur der Verwüstung. Was anfangs wie eine kleinere Rebellion aussah, weitete sich zu einer Revolution von ungeahntem Ausmaß aus. Am Ende befehligte Pugatschow eine Armee von über 25.000 Mann, die er aus Kosaken, Bauern und entlaufenen Leibeigenen rekrutiert hatte. Und diese marschierte nun auf Moskau zu. Katharina war vollkommen aufgelöst. Was konnte sie diesem Menschenvernichter entgegensetzen? Und ausgerechnet jetzt, zum ungünstigsten Zeitpunkt, kündigte sich auch noch Besuch aus Frankreich an, der Philosoph Denis Diderot. Sie hatte ihn zwar ersehnt, und eigentlich sollte sie sich freuen, doch was würde sie mit einem Menschen anfangen, dessen letzte Werke sich mit der Tyrannenherrschaft und deren unglücklichem Einfluss auf das Wohl der Untertanen beschäftigt hatten? Diderot kam am 28. September 1773 in St. Petersburg an. 5 Monate sollte er bleiben, ein amüsanter Unterhalter, dessen ganzes Trachten allerdings darauf ausgerichtet war, Katharina von seinen Reformprogrammen für Russland zu überzeugen. Wenn es nach ihm ginge, sollte Russland eine konstitutionelle Monarchie werden, getragen von Toleranz, Reformgeist, Rechtsgleichheit und dem Willen zu Modernisierung. Despotismus dagegen würde nur unterwürfige und abergläubische Untertanen hervorbringen. Er genoss es, wenn er an ihrer Seite in dem nach ihren Vorstellungen liebevoll angelegten Dachgarten inmitten exotischer Pflanzen im Winterpalast sitzen durfte. In solchen Momenten ließ sie eine Vertraulichkeit zu, die er allerdings als Einladung missverstand, die gebotene Distanz aufzugeben. Während seiner Monologe, in die er jeweils mit zunehmender Begeisterung und Entrücktheit verfiel, rüttelte er an ihrem Arm, nahm ungefragt ihre Hand und klopfte ihr sogar immer wieder auf die Schenkel, sodass sie blaue Flecken davontrug. Sie wusste sich am Ende nicht anders zu helfen, als ein Beistelltischchen zwischen sich und ihn zu stellen, um seine Übergriffe abzuwehren. Irgendwann riss Katharina der Geduldsfaden. Alles schön und gut, ließ sie ihn wissen, aber Papier sei nun einmal geduldig, vollkommen biegsam und gehorsam. Sie aber, die arme Kaiserin, müsse mit der menschlichen Natur arbeiten, die sehr widerspenstig und leicht kränkbar sei. Enttäuscht musste der Philosoph feststellen, dass Katharina trotz aller Schönheit, Klugheit und vermeintlicher Toleranz auch nicht den alten Gestank des Despotismus aus Russland wegbekäme. Im März 1774 reiste Diderot ab. Katharina indes sann verzweifelt auf eine Lösung des Kosakenaufstands. Da kam ihr das Kriegsende mit der Türkei 1774 zugute. In aller Hast ließ sie nun ihre freigewordenen Truppenkontingente Jagd auf den Rebellenführer machen. Das Raubtier wurde in die Falle getrieben. Am Ende wurde Pugatschow von seinen eigenen Leuten verraten, die ihn in der Steppe dingfest machten und in Ketten dem russischen Kommandanten übergaben. Katharina griff hart und auch grausam durch. Mit dieser politischen Pest war kurzer Prozess zu machen. Am 10. Januar 1775 wurde Pugatschow öffentlich in Moskau enthauptet, eine vergleichsweise milde Tötungsart, die er Katharina zu verdanken hatte. In anderen europäischen Ländern wurden wegen Hochverrats Verurteilte nämlich noch bei lebendigem Leibe gevierteilt. Der Spuk hatte ein Ende, doch auch Katharinas Toleranz endete an diesem Punkt. Mochten die Leibeigenen noch so an ihren Ketten rütteln, von nun an verfolgte sie eine restriktive Politik. Aus ihrer Sicht sollten ihr darum auch eines Tages der Aufstand des Mobs während der Französischen Revolution 1789 und die anschließenden grauenhaften Exzesse recht geben. Es galt unter allen Umständen zu verhindern, dass dieses Gift, wie sie es nannte, nach Russland durchsickerte. Denn diese Revolution, die einst mit der Verkündung der Menschenrechte begonnen hatte, endete schließlich in einem Massaker, dem auch das Königspaar zum Opfer fallen sollte. In Russland antwortete Katharina darauf mit scharfer Überwachung, Zensur und einer Ausdehnung der Leibeigenschaft. Während die mörderischen Banden Pugatschows noch gegen Moskau gestürmt waren, hatte eine zarte, sehr hübsche Dame an die Pforte des Alexander-Newski-Klosters am südöstlichen Randbereich St. Petersburgs angeklopft und Einlass begehrt. Es war die Gräfin Bruce, enge Vertraute der Zarin. Man führte sie in eine karge Klosterzelle. Dort traf sie auf einen großgewachsenen, bärtigen Mönch. Er kniete vor einer Ikone der heiligen Katharina, betete und sang voller Inbrunst. Er ließ sie warten. Endlich sah er zu ihr auf, sein Gesicht war ausgezehrt vom langen Fasten. Voller Erwartung überreichte die Gräfin ihm einen Brief ihrer Freundin. Er las ihn voller Ungeduld, und je weiter er las, desto mehr verflüchtigte sich der Schatten, der sich um seine Augen gelegt hatte. Sobald ich deiner ansichtig wurde, dachte ich nur an dich. Doch, o Himmel, welche Qual, jemanden zu lieben, dem man es nicht zu gestehen wagt. Katharina hatte sich endlich ein Herz gefasst und Potjomkin ihre Liebe gestanden. Er zögerte nicht lange, verwandelte sich vom Mönch zurück in einen Soldaten und ritt den langen Weg hinaus nach Sarskoje Selo, wohin Katharina sich zurückgezogen hatte. Wenig später waren sie ein Liebespaar. Und der junge Wassiltschikow musste seinen Platz dem 34-jährigen Riesen räumen. Katharina war glücklich. Sie bedachte Potjomkin mit den erfinderischsten Kosenamen. Er war ihr Löwe im Dschungel, ihr goldener Tiger, ihre Zwillingsseele, ihr Täubchen. Doch auch mit Kosak, Tatar, ja sogar mit Pugatschow liebkoste sie ihn zum Spaß. Denn der Mann war launenhaft, exzentrisch und verweigerte sich der höfischen Etikette. Er konnte sich erlauben, bei Katharina einfach hereinzuplatzen. Ungeniert trug er dabei eine Augenbinde und seinen alten türkischen Bademantel und sonst nichts darunter. Im Palast ging er grundsätzlich barfuß. Manchmal nagte er dabei an einem Apfel oder auch an Knoblauchzehen, wenn er nicht gerade selbst vergessen an seinen Fingernägeln kaute. An manchen Tagen wickelte er einen rosa Turban um seinen Kopf, was ihm die Anmutung eines orientalischen Piraten gab. »General, liebst du mich? Ich liebe General sehr«, war nur eine der vielen verrückten Botschaften, die sie ihm heimlich zusteckte. Potjomkin nannte Katharina zärtlich Matuschka, Mütterchen, um ihr damit seinen Respekt zu erweisen. Der Mann, der sich ansonsten in Gesellschaft von Damen schnell zu langweilen begann, hatte mit Katharina eine ihm ebenbürtige Seele gefunden. »Keiner hat dich jemals so geliebt wie ich«, schrieb er ihr. Sie waren sich ähnlich, in dem, was sie antrieb, in ihren Begabungen, ihren Zielen, ihrer Leidenschaft und ihrer Zügellosigkeit. Sie bestärkten einander gegenseitig in ihren Plänen und Visionen, zögerte der eine, trieb der andere ihn wieder an. Es gibt mehrere Versionen einer Legende, wonach Katharina und Potjomkin sogar heimlich geheiratet hätten. In vielen ihrer Briefe an ihn unterschrieb sie mit »Deine ergebene Frau« oder redete ihn mit »Mein teurer Ehemann« an. Die Rolle des feurigen Liebhabers allein würde einen Mann wie Potjomkin niemals ausfüllen. Dazu kannte Katharina ihn zu gut. Er verlangte nach Macht und Einfluss, auch über sie selbst. Es dauerte nicht lange, bis Potjomkin als persönlicher Generaladjutant der Zarin und wenig später als der Fürst Serenissimus auch die politische Bühne betrat. Katharina überhäufte ihn geradezu mit Ämtern und Reichtümern. Sein Auftreten war von stolzem Selbstbewusstsein, gebieterisch und ließ keine Zweifel, hier war ein zum Staatsmann Befähigter angetreten, der die politische Landschaft aufgrund seiner Klugheit und seiner Durchsetzungsfähigkeit von nun an entscheidend mitgestalten würde. Ein neuer Akt hat hier soeben begonnen, der meiner Meinung nach mehr Aufmerksamkeit verdient als alles andere, was sich bisher seit dem Beginn ihrer Regierung ereignet hat, berichtete der englische Gesandte an seine Regierung über Potjomkins Regierungsantritt. Doch was sich für Russland als segensreich erweisen sollte, ließ Katharina schon nach wenigen Jahren mit ihrer Sehnsucht nach Geborgenheit und Anlehnung zurück. Beider Wille zur Macht war zu ausgeprägt, als dass er sich den Anforderungen einer von Inbesitznahme, Eifersucht und erotischer Anziehung dominierten Liebe hätte unterordnen lassen. Seine Macht ließ Potjomkin sich nicht nehmen. Und um ihre Liebesbedürftigkeit und Anhänglichkeit wissend, »Mein Herz kann nicht eine Stunde ohne Liebe leben«, hatte sie ihm gestanden, war allein er es, der seiner geliebten Zarin den jeweiligen Günstling zuführte. Wer ihm nicht behagte, wurde abgesetzt und ausgetauscht. 15 Günstlinge würde er ihr zuführen. Nur der letzte, der 28 Jahre jüngere Platon Zubow, sollte es schließlich schaffen, den allmächtigen 52-Jährigen in seine Schranken zu weisen und sich in Bett und Regierung der mittlerweile 64-jährigen Zarin breitzumachen. Was Katharina und Potjomkin allerdings bis zu seinem Tod bleiben sollte, war die verschworene Verbundenheit dieser beiden Zwillingsseelen. Am 12. Dezember 1777 schenkte Paul, Katharinas Sohn, ihr den lang ersehnten Enkel. Nach dem tragischen Tod von Pauls erster Frau im Kindbett, auch das Kind starb 9 Tage nach der Geburt, erfüllte nun die Württembergerin Sophie Dorothee, alias Maria Fjodorowna, ihre heilige Pflicht des kaiserlichen Dynastieerhalts. Voller Freude beschlossen Katharina und Potjomkin, das Kind Alexander zu nennen. Potjomkin, der Zeit seines Lebens von Paul abgrundtief gehasst wurde, sah mit der Geburt des Enkels endlich die Möglichkeit, Paul von der Thronfolge auszuschließen und stattdessen den Enkel auf seine Aufgabe als künftigen Zaren vorzubereiten. Denn mit ihrem Sohn verband Katharina inzwischen eine erkaltete und von Misstrauen und gegenseitiger Verachtung geprägte Beziehung. Paul, der niemals über die Ermordung seines vermeintlichen Vaters, Zar Peters III., hinweggekommen war, sah in seiner Mutter die eigentliche Mörderin und schwor jedem nach seiner Thronbesteigung Rache, der mit ihr sympathisierte. Es war verständlich, dass sie und Potjomkin alles taten, um ihn politisch zu isolieren. Als 1,5 Jahre später auch noch der kleine Konstantin geboren wurde, war Katharinas und Potjomkins Glück vollkommen. Nicht jedoch das der Eltern. Denn Katharina tat, was Elisabeth einst mit ihr getan hatte. Sie nahm den Eltern beide Kinder weg, um sie unter ihrer Obhut zu erziehen. Die Namensgebung der beiden Enkelsöhne war nicht zufällig vom Herrscherpaar gewählt worden. Sie war Teil von Katharinas und Potjomkins griechischem Projekt. Sie träumten davon, das griechische Kaiserreich mit Konstantinopel als Hauptstadt wieder auferstehen zu lassen. Dieses Ziel sollten sie nicht erreichen. Katharina ernannte Potjomkin zum Generalgouverneur Neurusslands, wie sie die durch den türkischen Krieg hinzugewonnenen südlichen Territorien nannte. Der Fürst, in Personalunion auch Oberbefehlshaber über die Kosaken, hatte deren Autonomie kurzerhand 1775 beendet. Die Krim war lange Zeit der letzte mongolische Außenposten gewesen. Doch die Nachfahren Genghis Khans, muslimische Tataren und Kosaken, waren Katharinas Siedlungspolitik am Schwarzen Meer im Wege gestanden. Sie waren berüchtigt für ihre Raubzüge, während der sie ganze Landstriche leergeräumt und die Bewohner in die Sklaverei verkauft hatten. Als Potjomkin in Cherson mit einer Truppenübermacht aufkreuzte, ergriffen viele die Flucht. Potjomkin verhandelte mit ihren Häuptlingen. Seine unverhohlene Sympathie für den Freiheitsdrang dieser wilden Völker und ihre ungezwungene Lebensweise, aber auch sein Respekt vor diesen wendigen Lanzenreitern, brachte sie schließlich auf seine Seite. Er gründete ein neues Kosakenkorps zur Verteidigung der äußeren Grenzen im Südosten, dem er mit Stolz vorstand. Für ihn hatte die schwere Kavallerie ausgedient, und auch die nach preußischer Art kostümierten Soldaten befand er als lächerlich und nicht zeitgemäß. Die alten, taillenlangen Soldatenzöpfe ließ er einfach abschneiden. Weder Lockenwickler noch Puder noch Schminke hätten bei einem Soldaten etwas zu suchen, sondern allzeit bereit habe seine Devise zu lauten. Und so wurde er als Beschützer der Kosaken auch noch zum Großhetman, ihrem Anführer. 1783 gelang schließlich die vollständige Eingliederung des Khanats der Krim-Tataren in das Russische Reich. Aus dem alten Tatarendorf an der südwestlichen Spitze der Krim wurde Sewastopol. In der strategisch günstig gelegenen Bucht baute man mit aller Kraft die nötige Infrastruktur für Katharinas großes Vorhaben aus. Es entstanden Straßen, Hafenanlagen und neue Quartiere. Bereits am 13. Mai 1783 liefen 11 Schiffe der Asowschen Flottille in die Bucht ein, zu denen sich bald weitere aus der Dnieper-Flottille gesellten. Es gab keine Zweifel mehr. Mit dieser Schwarzmeerflotte war Russland zu einer Seegroßmacht geworden. Und Sewastopol bildete den entscheidenden Brückenkopf nach Istanbul, das man aber damals noch immer gerne Byzanz nannte. Das Osmanische Reich musste diese hochgerüstete Flotte direkt vor seiner Haustür als Provokation empfinden. Es war nur noch eine Zeitfrage, bis die hohe Pforte diese Herausforderung zu einem erneuten Kräftemessen annehmen würde. Mit unermüdlicher Schaffenskraft begann Potjomkin damals auch die Steppe und das ehemalige Weideland der Kosaken zu kolonialisieren. Dank seiner systematisch betriebenen Siedlungspolitik gelang es ihm nach und nach, den Süden in fruchtbare Kornkammern und Obstplantagen zu verwandeln. Sogar Weintrauben ließ er anpflanzen und Maulbeerplantagen, um Seidenraupen zu züchten. Die Gründung von über 100 Städten geht auf seine Initiative zurück, darunter Odessa, Sewastopol und Cherson. Der ruhe- und rastlose Solitär wurde, immer in Absprache mit Katharina, zum ehrgeizigen Gestalter seines eigenen Paradieses. Dass er damit die seit Jahrhunderten angestrebte Expansion eines russischen Imperiums bis zum Schwarzen Meer verwirklichte, dankte Katharina ihm mit seiner Ernennung zum Fürst von Taurien, analog zur Bezeichnung der Krim in der griechischen Antike, und schließlich zum Vizekönig des Südens. Vom Norden der großen Steppe bis zum Schwarzen Meer entstand ein friedlicher Vielvölkerstaat, der auch ausländischen Bauern und Knechten so viel Anreiz bot, dass er am Ende sogar weitgehend auf die Leibeigenschaft verzichten konnte. Aus den anfänglich 200.000 Bewohnern waren unter seiner Verwaltung innerhalb kurzer Zeit 800.000 geworden. Doch der Hexenmeister Russlands war vielen nicht geheuer. Er war in der Lage, ein Gouvernement zu verlegen, eine Stadt abreißen und irgendwo anders wieder aufbauen zu lassen. eine neue Kolonie oder ein neues Industriezentrum zu gründen. Und das alles in einer freien halben Stunde, die er erübrigte, bis er seine ganze Aufmerksamkeit wieder der Organisation eines Balles oder einer Feier widmete, schrieb der Comte de Damas, der sich damals persönlich ein Bild vom Wirken Potjomkins gemacht hatte. Fürst Potjomkin, dem seine Neider gerne den Vorwurf des Blendwerks machten, indem sie von Potjomkinschen Dörfern sprachen, trügerisch hohlen Theaterfassaden, ist seine gewaltige Leistung nach heutiger Kenntnislage nicht mehr abzusprechen. Denn er erschuf binnen 15 Jahren aus dem einstmals unterentwickelten Süden tatsächlich blühende Landschaften. In unzähligen Briefen und Depeschen hatte Potjomkin Katharina über den Stand der Dinge unterrichtet. Nun sollte sie sich selbst ein Bild davon machen. Zu ihrem 25. Thronjubiläum im Jahr 1787 brach Katharina zu ihrer Reise in den Süden auf. Diese Vergnügungsreise wusste sie geschickt mit einer Demonstration ihrer Fähigkeiten zu verbinden. Katharina reiste nicht nur mit ihrem Hofstaat und ihren Ministern, sondern auch mit den Gesandten Großbritanniens, Frankreichs und Österreichs. Im Januar machte sich die illustre Reisegesellschaft von St. Petersburg aus auf den Weg nach Kiew. Die Nachtquartiere, Poststationen, erinnerten ihn nichts mehr an diejenigen aus Katharinas Jugend, als sie aus Deutschland nach St. Petersburg gekommen war. Jede einzelne Station auf dem langen Weg in den Süden hatte Potjomkin persönlich eingeplant und die Route vorher festgelegt. An Luxus herrschte kein Mangel. Bis Kiew reiste die Gesellschaft in Schlitten, der Katharinas, er war der prunkvollste von allen, glich mit seinen 4 Zimmern eher einem Haus und benötigte 30 Pferde, um ihn zu ziehen. Am Wegrand legten sich die Menschen voller Ehrfurcht flach auf den Boden und wagten sich erst wieder zu erheben, wenn die Zarin schon längst hinter dem Horizont verschwunden war. Doch Katharina machte sich nichts daraus und scherzte: »Die würden auch in Scharen erscheinen, um einen Bären anzusehen.« An Ostern schließlich zog man von Kiew aus auf dem aufgetauten Dnjepr weiter. Und wieder war es Potjomkin, der die Reisenden mit einem schier unglaublichen Zaubertheater erst einmal sprachlos vor Staunen machte. Da lagen 7 majestätische Galeeren in römischem Stil. Die Katharinas war in Rot und Gold gehalten und hatte sogar ein Orchester an Bord, das Giuseppe Sarti, ihr Hofkapellmeister, dirigierte. Den schwimmenden Palästen folgten 80 kleinere Schiffe, auf denen der gesamte Hofstaat und die Mannschaft untergebracht waren. 3000 Matrosen ruderten die kaiserliche Armada den langen Weg hinab zum Schwarzen Meer. Wo auch immer sie vorbeikamen, säumten Tausende von Soldaten die Ufer, waren die Dörfer mit Blumen geschmückt und die Häuschen derart herausgeputzt, dass man hätte glauben können, in ganz Russland wohne man nur in Palästen. An einer der Stationen stand ein Mann, der der Ankunft der kaiserlichen Galeere aufgeregt und mit solch romantischen Gefühlen entgegensah, die er zuletzt während seiner Jugend verspürt hatte. Stanislaw II., damals noch König von Polen. Nach beinahe 30 Jahren würde er nun seiner Jugendliebe Katharina wieder begegnen. Doch seine Hoffnungen wurden zerschlagen. Aus dem übermütigen, schwer verliebten Mädchen von damals war eine Herrscherin geworden, deren Handeln einzig von politischem Kalkül durchdrungen war. Die unnachgiebige Härte, mit der sie ihm angesichts der für sie äußerst ärgerlichen Lage in Polen begegnete, war ernüchternd. Steif schritten sie nebeneinander über das Deck. Vielleicht ahnte er, dass sie nicht nur ihn, sondern am Ende auch sein Land den politischen Interessen opfern würde. Anfang Juni 1787 gesellte sich in Jekaterinoslaw schließlich ein Graf von Falkenstein zu der Reisegesellschaft. Es war der wie so oft inkognito reisende österreichische Kaiser Joseph II. Nun, da Friedrich der Große in Preußen verstorben war, war kurzfristig ein Machtvakuum entstanden, das ermöglichte, die Karten neu zu mischen. Er beschloss darum, die günstige politische Lage für sich auszunützen. Der Kaiser war über Land gereist und hatte sich bereits die neuen Festungsanlagen und Werften in Cherson angesehen. Vor allem die neue Inschrift über dem Tor war ihm in die Augen gestochen. Dies ist der Weg nach Byzanz. Als er schließlich in Sewastopol die hochgerüstete Schwarzmeerflotte zu sehen bekam, stand für ihn außer Zweifel, dass die ehrgeizige Dame an seiner Seite eindeutige Ambitionen hegte. Doch auch für den Sultan des Osmanischen Reichs war die Schwarzmeerflotte leider keine Fata Morgana, geschweige denn ihre Schiffe irgendwelche Theaterrequisiten aus Pappmaché. Auch die Tausenden von Soldaten, die Katharinas Tross bis zur Krim begleiteten, sahen nicht aus, als wäre es eine reine Geisterarmee. Käme es zum Krieg, stünden die Russen binnen 48 Stunden in Istanbul, der osmanischen Hauptstadt, am Bosporus. Und dann, so Joseph II., werden sie dem Sultan mit dem Donner ihrer Kanonen die Scheiben an den Fenstern seines Palasts zertrümmern. Die Zarin ist entzückt über einen solchen Machtzuwachs Russlands. Während die beiden Herrscher auf der Krim zwischen Pinien und Zypressen spazieren gingen und sich, kulturell interessiert wie sie waren, auch die dortigen Moscheen ansahen, fasste der osmanische Sultan insgeheim einen Entschluss. Katharina ließ sich derweilen von Potjomkin mit einem gigantischen Feuerwerk von 30.000 in den Nachthimmel geschossenen Raketen feiern. Als sie am Abend aus ihrem Fenster sah, leuchtete an der Bergwand gegenüber ein riesiges, eckiges E, der Anfangsbuchstabe ihres Namens in russischer Schreibweise. Potjomkin hatte den Buchstaben aus 55.000 Lichtern bilden lassen und damit seine Feuerprobe bestanden. Doch die nächste erwartete ihn schon. Am 13. August 1787 erklärte das Osmanische Reich Russland den Krieg. Potjomkin war sich bewusst, dass es nun um alles oder nichts ging. Katharina ernannte ihn zum Oberbefehlshaber der russischen Armee. Und nun sollte sich auch bezahlt machen, dass man mit Joseph II. Angebandelt hatte. Wie verabredet fiel dieser in Serbien ein. 3 Jahre lang würden die Kämpfe toben. Die Belagerung und der anschließende Sturm auf die Festung Otschakow an der Mündung des Dnieper sollte eine der härtesten Bewährungsproben für Potjomkin und die Russen werden. Erst als das Meer im Dezember 1788 zugefroren war, wagte er den Angriff. Es war bis zum Hass entfachte Wut, der die osmanischen Bewohner der Stadt traf. Die Russen schlachteten die Bevölkerung ab, dass sie knöcheltief in den Blutlachen standen und sich über die Leichen hinweg ihren Weg bahnen mussten. Es waren so viele, dass man nicht wusste, wie sie entsorgen. Man stapelte die Leichen auf Karren, brachte sie auf den Liman hinaus und warf sie aufs Eis. Noch feucht vor Blut gefroren sie hier zu makabren, geschwärzten Pyramiden. Die russischen Damen fuhren mit ihren Schlittenkutschen hinaus aufs Eis, um sie zu bewundern, beschreibt Simon Sebag Montefiori diese andere grausame Kehrseite der Medaille des Ruhms. Nach 3 Jahren war der Krieg im Juni 1791 entschieden. Die Krim gehörte endgültig Russland. Noch während man den Vertrag in Jassy aushandelte, zeigte Potjomkin Schwächen, fieberte und fantasierte. Zudem litt er an Schüttelfrost. Hatte er sich in den Sümpfen mit Malaria infiziert oder hatte man ihn vergiftet? Seine Umgebung war alarmiert. Schließlich verlangte er, dass man ihn nach Nikolajew brachte. Von dem höher gelegenen Ort versprach er sich mehr Linderung. Katharina wurde selbst krank vor Sorge um ihn, und jedem Brief von ihm, der in St. Petersburg eintraf, blickte sie mit hoffnungsvoller Erwartung und zugleich Bangen entgegen. Am Mittag des zweiten Tages ließ Potjomkin seine Kutsche mitten in der Steppe anhalten. Man legte ihn ins Freie unter einen Baum, in die Arme seiner Nichte gebettet. Im Alter von 52 Jahren, am 5. Oktober 1791, fand der mächtigste Mann Russlands seinen Tod in der Steppe. Es war der 6. November 1796. Wie gewohnt stand Katharina um 8 Uhr auf, besprach sich mit ihrer Hofdame, trank Kaffee und zog sich dann zurück, um sich herzurichten und anzukleiden. Eine halbe Stunde später fand ihr Kammerdiener, der sich inzwischen große Sorgen machte, sie auf dem Boden liegend, die Augen geschlossen, ihr Atem ging in Röcheln über. Sie hatte einen Schlaganfall erlitten. »Wenn meine Zeit kommt, will ich keine Klageweiber und Tränensusen um mich haben, sondern standhafte Seelen und frohe Gesichter«, ließ sie alle wissen. Doch keiner war froh, alle weinten. Katharinas Todeskampf ging über Stunden und den folgenden Tag bis in die späte Nacht. Alle standen um ihr Bett, ihre Enkel, ihr Sohn, Ärzte, Beamte, Höflinge. Schließlich um 22:45 war endlich Stille. Ihr Kampf war zu Ende. Selbst ihr Sohn Paul verließ mit Tränen das Sterbezimmer. Er wurde sofort zum neuen Zaren ausgerufen. Für ihre Bestattung ließ er das Grab seines Vaters öffnen und dessen klägliche Überreste neben den Sarg seiner Mutter betten. An die Spitze des Trauerzuges setzte er die beiden letzten am Mord seines vermeintlichen Vaters Beteiligten, ganz zuvorderst Alexei Orlov. Auf einem Kissen trug er, wie zum Hohn, die Krone Peters des Dritten. Katharina, die mit Ehrgeiz und unvergleichlicher Zielstrebigkeit ihr Land vorangebracht hatte, durch eine effiziente Verwaltungsreform und die dazu nötige Infrastruktur, durch eine für ihre Zeit unvergleichliche Bemühung um die Bildung beider Geschlechter, durch den für den Handel so existenziell wichtigen Zugang zum Schwarzen Meer, durch eine moderne medizinische Versorgung, durch die Gründung von Waisenhäusern und nicht zu vergessen durch die große kulturelle Leistung der baulichen Aufwertungen Moskaus und St. Petersburgs und die Gründung der Eremitage mit ihrer Gemäldesammlung, hatte Fußspuren hinterlassen, weshalb sie als die Große in die Geschichte einging. Wie so oft wird bei solchen Auszeichnungen gerne der Schleier des Vergessens über die andere Seite der Medaille gelegt, nämlich die der rücksichtslosen Machtdurchsetzung, der Aufrechterhaltung der Leibeigenschaft und des Scheiterns, das eben auch Bestandteil eines jeden Lebens ist, auch des Lebens von Herrschern. Doch was alle Einzelheiten sowohl überstrahlte als auch zu einem Gesamteindruck verband, war ihr Charisma, das in einer Zeit, in der Frauen noch keine Bedeutung haben sollten, vergessen machte, dass sie überhaupt eine war. Ein großer Mann, den man Katharina nennt, sollte ihr Geistesgefährte Voltaire über sie sagen.